Bevor Miss Celia, unsere englische Freundin, die Sie in den nächsten Wochen mit ihren Abenteuern unterhalten soll, mit ihrer ersten Erzählung beginnt, wollen wir Ihnen schnell sagen, um wen es sich bei Miss Celia überhaupt handelt. Ihr Steckbrief: 1,70 Meter groß, schlank, blaue Augen, Haarfarbe Tizianrot. Besondere Merkmale: Sie versteht es ausgezeichnet, ihr Äußeres zu verändern. Aber das ist nichts Besonderes, denn Miss Celia ist Schauspielerin, eine gute sogar, obwohl sie im Augenblick ohne Engagement ist. Und darum natürlich auch ohne Geld. Wenn Larry nicht wäre, sähe es böse aus. Larry ist Privatdetektiv, einerseits. Andererseits ist er ein alter Freund Celias. Das heißt, alt ist übertrieben. 32 Jahre sind ja kein Alter für einen Privatdetektiv. Ja, aber Celia hält nicht viel von seinem Beruf. Denn Larry hat die unangenehme Angewohnheit, Celia immer zu Hilfe zu holen, wenn er mit seinem Talent am Ende ist. Die unmöglichsten Dinge hat sie auf diese Weise erlebt. So auch die Geschichte mit der Schnupftabaksdose. Tja, wie Sie hören, begann die Geschichte mit einem Menschenauflauf. Hinter mir atmete mir jemand in den Nacken. Neben mir trat mir jemand heftig auf den rechten Fuß. Hin und wieder wedelte ein großer Rappe freudig mit dem Schwanz und brachte meinen Hut in Unordnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich stand in der vordersten Reihe einer großen Menschenmenge, die sich vor der St. Margaret's Kirche angesammelt hatte, um die Hochzeit der bekannten Filmschauspielerin Carol Chandler zu sehen. Sie wurde mit einem Adligen getraut, der eigentlich alt genug gewesen sein sollte, um es besser zu wissen. Aber Alter schützt vor Torheit nicht. Ach so, ja. Ich war übrigens nicht allein. Außer den 10.000 unbekannten Neugierigen hatte ich auch noch einen Begleiter. Also das geht über meinen Verstand, Celia. In jedem Kino kannst du dir morgen die ganze Geschichte in aller Bequemlichkeit ansehen. So was Blödes. Wer ist denn das überhaupt, Carol Chandler? Das sei nicht albern, Larry. Du weißt ganz genau, wer Carol Chandler ist. Ein Sarong und ein Lächeln. Und im Sarong ist gegen sie auch nichts einzuwenden. Aber heute wird sie wie jeder andere Braut angezogen sein. Ach, komm doch. Bitte, wenn du gehen willst, Larry, bitte. Ich habe vor Jahren mit Carol in der Provinz gastiert und ich gratuliere ihr. Damit basta. Warum muss ich nur immer... Au, können Sie nicht aufpassen, der untere war mein Fuß. Entschuldigung, ich konnte nicht dafür. Ich bin selbst gestoßen worden. Naja, schon gut. Ich habe schon mal einen Wintermorgen angenehmer verbracht. Ja. Sie haben recht. Ja. Kaum zu glauben, dass es so viele Leute in London gibt, die mitten der Woche nichts Besseres zu tun haben, nicht wahr? Da kommen Sie. Hören Sie. Der Hochzeitsmarsch. Stimmt. Der Kriegsgesang der Braut. Siegeshymne wäre, glaube ich, zutreffend. Oh, Larry, sieht sie nicht fabelhaft aus? Ja, sie ist ein ganz netter Käfer. Aber im Salon, da gefällt sie mir besser. Sie müssen direkt an uns vorbei, Larry. Ja, ich kann es kaum abwarten. Auf, verflixt, also, Herrgott, passen Sie doch auf, wo Sie hintreten. Du, glaubst du, dass sie mich wiedererkennen wird? Hm? Ja, spuck ins Gesicht, wenn sie es nicht tut. Da ist sie. Herzlichen Glückwunsch, Carol. Ich wünsche dir alles, danke, alles Gute. Danke. Vielen Dank. Oh, Celia, meine liebe Celia, wie nett, dass du gekommen bist. Freddy, das ist Celia. Ach, oh, ja. Ich sage, es ist sehr angenehm. Na, erinnerst du dich nicht? Ich habe dir doch so oft von ihr erzählt. Ja. Sag mal, wo kann ich dich erreichen? Wir können uns doch nicht wieder aus den Augen verlieren. Bist du nicht auch der Meinung, Freddy? Ja, ich sage, es ist sehr unangenehm. Sehr Manfred unangenehm. Ist so verständnisvoll, Celia. Ja. Du, pass auf, wir werden nochmal fotografiert. Ist recht, Jungs, knipst mich zusammen mit meiner alten Freundin Celia. Wir haben immer zusammen gastiert. Mach daraus eine nette Geschichte. Steh doch still, Freddy. Ja. So, das ist auch für dich eine gute Reklame, Celia. Ja, sehr angenehm, nicht? Das war reizend von dir, liebe Carol. Wir werden uns schon mal wiedersehen. Bitte lass von dir hören, es hat mich so gefreut, dich wiederzusehen. Komm, Freddy, ja, wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen, Carol, alles Gute. Dankeschön. Sehr angenehm. Na, was willst du mehr? Nicht mal der Fotograf hat gefehlt. Oh, Larry, sieh mal. Was gibt's? Ach, siehst du die Frau, die gerade aus der Kirche kommt? Was ist mit ihr? Dieser Mantel, dieser Pelzmantel. Ach, ist ja nicht ein Gedicht. Ja, das kann man wohl sagen. Es muss herrlich sein, Geld zu haben. Bedenke die Vorteile. Und die Nachteile. Du könntest Zeit deines Lebens an einen Mann gefesselt sein, dessen einzige Unterhaltung aus Ehe ja sehr angenehm besteht. Ach, sei ruhig. Du bist ja nur eifersüchtig. Komm, lass uns nach Hause gehen, bevor ich noch grün vor Neid werde. Wir hätten nicht mit dem Taxi nach Hause zu fahren brauchen, Larry. Der Autobus hätte auch genügt. Ruhig. Wie bitte? Ich habe absichtlich ein Taxi genommen. Ich möchte wissen, ob mein Verdacht stimmt. Welcher Verdacht? Biegen Sie rechts ab, schnell. Was bedeutet das alles, Larry? Raus mit der Sprache. Abwarten. Das habe ich mir doch gedacht. Erinnerst du dich an den höflichen alten Knaben, der mir im Gedränge auf den Fuß getreten hat? Ja, der sagte, der Hochzeitsmarsch wäre die Siegeshymne der Braut. Ja, er folgte uns, als wir weggingen. Daraufhin habe ich ein Taxi gerufen, er ebenfalls. Und jetzt ist uns ein Taxi hart auf den Fersen. Kannst du seine Maschinenpistole von hier aus erkennen oder glaubst du, er wirft mit Handgranaten? Mach ruhig deine Witze. Tatsache bleibt, dass er uns folgt. Ich möchte wissen, warum. Oh Gott, vielleicht hat er gehört, dass ich mir einen Pelzmantel wünsche und folgt mir, um zu sehen, wo ich wohne. Und wenn du dann gegangen bist, dann kommt er zu mir herauf. Sei doch nicht albern. Der alte Knacker. Oh Gott, in Abyssinien heiraten alte Männer von 90 süße 16-jährige Geschöpfe. Möglich. Aber er gleicht ebenso wenig einem 90-jährigen Abyssinier wie du einem süßen 16-jährigen Geschöpf. Mach dir keine falschen Vorstellungen. Grobian. Liebling. Da wären wir. Stimmt so, danke. Vielen Dank, mein Herr. Siehst du? Er ist ebenfalls ausgestiegen. Sprich ihn doch an. Ein kluger Gedanke. Hallo? Oh, da sind Sie ja. Natürlich, hier sind wir. Darf ich fragen, weshalb Sie uns gefolgt sind? Ja, es hat einen ganz besonderen Grund, mein Herr. Dürfte ich mit hereinkommen? Ich kann Ihnen versichern, dass mein Anliegen nicht unlohnend für Sie wäre. Vorausgesetzt natürlich, Sie entschließen sich, mir zu helfen. Was sagst du dazu, Celia? Oh Gott, ich habe nichts dagegen, aber ich kann Sie nicht zum Essen einladen. Es reicht gerade für zwei. Aber ich bitte Sie, gnädige Frau. So, danke vielmals. Danke fürs Ich danke vielmals, sehr freundlich, danke vielmals. Ja. Also, mein Name ist Carter, Charles Carter. Ich sammle Schnupftabaksdosen. Vor zwei Wochen veranstaltete ich eine Ausstellung meiner Schätze. Ihre Schnupftabaksdosen? Ganz recht, mein Herr, ja. Aus der ganzen Welt kamen die Sammler, um sie zu bewundern. Das beste Ausstellungsstück war die Cesare Borgia Tabakdose. Das war eine Spezialanfertigung für den großen Cesare Borgia, aus reinem Gold, mit echten Steinen verziert, enthält eine winzige Spieluhr, die zu spielen beginnt, wenn der Deckel der Schnupftabaksdose geöffnet wird. Das war das Prachtstück meiner Ausstellung. Unersetzlich, von unschätzbarem Wert. Aha, und da hat jemand krumme Finger gemacht. Wie bitte? Er meint, ob sie gestohlen worden ist. Ja, Frau, ja, leider, leider. Nachdem meine Gäste gegangen waren, vermisste ich die kostbare Dose und fand stattdessen diese billige Fälschung. Ja, das ist ein hübsches Stück. Ich meine, ich verstehe ja nichts von Schnupftabakdosen. Für einen Sammler ist diese Fälschung völlig wertlos. Haben Sie einen Verdacht? Ja, ja, ja. Ja, ich weiß sogar, wer meine Tabaksdose hat. Sie wissen es? Ja, ja, ja. Sir Edward Braintree. Sir Edward Braintree? Mhm. Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Doch, doch, mein Herr, doch, doch. Ich habe durch Zufall erfahren, dass sich Sir Edward Braintree in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Ja, also er beabsichtigt nun, seine Sammlung Schnupftabaksdosen zu verkaufen. Und ich glaube, oder vielmehr ich weiß, dass die Cesare Borgia Schnupftabaksdose mitverkauft werden soll. An wen? An einen Mr. Oppenpfeifer aus Kirksville in Missouri. Mr. Edward Oppenpfeifer ist ein Schmierseifenfabrikant. Und ich sag immer die Pause, die Frau. Ja, der mit seiner Frau von Missouri herüberfliegt und für zwei oder drei Tage Sir Edward Braintrees Gast sein wird. Während seines Besuches nun wird Mr. Oppenpfeifer Sir Edwards Sammlung kaufen. Einschließlich des Borgia-Stückes, meinem Eigentum. Woher wissen Sie das? Ich habe meine Quellen. Wenn Sie Mr. Oppenpfeifer sagen, dass Ihnen die Tabaksdose gehört, aber dann wird er doch sicher... Mein lieber junger Freund, pardon, Mr. Oppenpfeifer hat bereits mehrere Male versucht, dieses Stück von mir zu erwerben. Zu seinem großen Bedauern bin ich aber nie auf seine Angebote eingegangen. Angenommen, Ihre Geschichte ist wahr. Nein, Frau, ich gebe gern zu, pardon. Ich gebe gern zu, Sie kennen mich nicht und es klingt vielleicht alles etwas mysteriös. Haben Sie vielleicht das Buch Wer ist wer? Ja, es steht auf dem Bücherbord hinter Ihnen. Da. Ah, ja, ja. Zwischen dem Duden und dem englischen Wörterbuch. Ich danke, Frau. Ah ja, da haben wir es. Sehr schön, sehr schön. Da werde ich Sie gleich bestens bedienen können, Genefra. So, wir wollen einmal sehen. Augenblick, bitte. Hier ist also Carter, Kerstin, Carol, Karin, Cartwright. Hier, Carter. Charles Carter Bitte, bitte, Madame. Mein gedrucktes Denkmal für die Nachwelt. Lesen Sie selbst, bitte. Tja, die Leute sind sehr gründlich. Sogar mein Steckenpferd, die Schnupftabaksdosen, sind erwähnt. Nun, wir haben ja nicht an Ihren Worten gezweifelt. Natürlich nicht. Nur, was haben wir damit zu tun, Mr. Carter? Ich möchte meine Borgia-Tabaksdose zurückhaben und bin bereit, dafür entsprechend zu zahlen. Immerhin, ich bin kein armer Mann. Ja, und wie soll Larry dieses Wunder vollbringen? Das ist seine Angelegenheit. Mich interessiert ja nicht, wie er es macht, wenn er es nur überhaupt macht. Einen Augenblick mal. Sie sagen, Sie und Sir Edward Braintree kennen Mr. Oppenpfeifer. Kennen Sie Mrs. Oppenpfeifer ebenfalls? Nein. Mr. Oppenpfeifer hat hin und wieder mal von ihr gesprochen, aber sie ist doch nie mit ihm zusammen hier gewesen. Nein, weshalb fragen Sie? Ich habe einen Plan. Celia, du könntest doch morgen bei Sir Edward eintreffen, als angebliche Mrs. Eugenia Oppenpfeifer aus Kirksville in Missouri. War ich? Eine Amerikanerin? Nein, Larry, ausgeschlossen. Aber du bist doch Schauspielerin, du kannst doch alles. Verzeihen Sie bitte, ich verstehe nicht. Ja, ganz einfach. Celia würde vorgeben, dass ihr Gatte, ich meine Sir Elmer, geschäftlich einige Tage aufgehalten wäre und sie daher vorausgefahren sei. Aber warum sollte Mr. Oppenpfeifer seine Frau vorausschicken? Das ist doch unwahrscheinlich. Aber wieso denn? Aber nein, Moment. Gar nicht, liebe Frau, verzeihen Sie, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Warten Sie, also Mr. Oppenpfeifer hat gehört, dass Sir Edward von anderer Seite Angebote für gewisse Stücke aus seiner Sammlung erhalten hat. Ja. Und Mr. Oppenpfeifer ist nun ängstlich darauf bedacht, sich die besten Exemplare zu sichern. Na ja, selbstverständlich. Ja, und aus diesem Grunde schickt er eben seine Frau voraus, bewaffnet mit einer Liste derjenigen Stücke, auf die er den größten Wert legt. Ausgezeichnet. Und das ist doch eine Kleinigkeit für dich, Celia. Ja, den übrigen Schlachtplan müssen Sie beide untereinander abmachen. Ja, wenn nur jemand für Sie die Borgia-Tabaksdose stiehlt, was? Ja, stehlen ist wohl kaum das richtige Wort. Sie soll ja nur lediglich in den Besitz des rechtmäßigen Eigentümers zurückgelangen. Und überdies gestohlen hat sie ja bereits Sir Edward Braintree. Angenommen, wir machen Halt, Larry, was heißt hier wir? Ohne mich bitte. Aber Celia, du... Bedauere, ich habe nicht das geringste Bedürfnis, 12 Monate hinter schwedischen Gardinen zu sitzen. Die Mahlzeiten sollen zwar regelmäßig sein, aber mir gefällt die Einheitskleidung nicht. Hör zu, Celia. 200 Pfund. Nicht für 2000 Pfund. Aber... Bedauere, die Antwort ist nein. Celia, erinnerst du dich an den Pelzmantel, den du heute Morgen bei der Hochzeit bewundert hast? Ich weiß nicht mehr genau, wie er aussah, aber... Es war ein Nerz. Stimmt, den meine ich. Was ist damit? Und da ich weiß, dass du Geld nur als notwendiges Übel betrachtest, würde Mr. Carter dir liebenswürdigerweise diesen Pelzmantel zum Geschenk machen. Dank für deine Hilfe. Mit dem größten Vergnügen. Ist das wahr? Oder wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Aber gnädige Frau, wenn ein Pelzmantel Ihren Entschluss zu ändern vermag, ist doch wohl selbstverständlich mein voller Ernst. Mit anderen Worten, wenn ich die Rolle der Mrs. Oppenpfeifer spiele... Ja, dann würde ich mich glücklich schätzen, Ihnen einen Pelzmantel schenken zu dürfen, den Sie sich nach Belieben auszuwunden. Himmlisch! Na also? Kommen Sie, erzählen Sie mir mehr über Mr. und Mrs. Oppenpfeifer, ja? Ich weiß, ich bin schrecklich töricht, aber... Ein Pelzmantel ist ein Pelzmantel und der Winter steht vor der Tür. Wenn Sie bei der Bühne sind und einigermaßen hübsch sind, damit meine ich, wenn Sie noch alle Ihre Zähne haben und Ihr Haar angewachsen ist, dann gibt es verschiedene Mittel und Wege, auf denen man zu einem Pelzmantel kommen kann. Dass man ihn jedoch dafür bekommen könnte, indem man lediglich eine Amerikanerin imitiert, davon hatte ich allerdings noch nie gehört. Mr. Charles Carter gab mir also eine Beschreibung von Elmer Oppenpfeifer, wonach er, abgesehen von seiner Schmierseifenfabrikation, eine völlige Niete sein musste. Man konnte also mit einiger Sicherheit annehmen, dass seine Frau auch keine geistige Größe war. Trotzdem war mir nicht ganz wohl zumute, als ich vor Sir Edwards Haus stand und läutete. Bitte? Sagt Sie, sind Sie Sir Edward Braintree? Ich bin Sir Edwards Diener. Oh, that's fine. Ist Sir Edward zu Hause? Mein Name ist Oppenpfeifer, Eugenia Oppenpfeifer aus Kirksville, Missouri. Bitte kommen Sie herein, Mrs. Oppenpfeifer. Sir Edward ruht in seinem Zimmer. Oh, ich verstehe, er schläft. Nein, gnädige Frau. Sir Edward ist herzkrank. Wir hatten Sie heute noch nicht erwartet, gnädige Frau. Sir Edward war der Meinung, Sie und Ihr Gatte kämen erst morgen mit dem Flugzeug. Aber Elmer hat doch telegrafiert. Nicht, dass wir wüssten, gnädige Frau. Ach, typisch, Elmer. Wenn es sich um eine große Schmierseifenauftrag handelt, lebt er in einer anderen Welt und vergisst alles um sich herum. Ich werde Sir Edward davon in Kenntnis setzen, dass Sie angekommen sind, gnädige Frau. Darf ich vorangehen? Tompkins! Tompkins! Ich komme, Sir Edward. Was zum Kuckuck fällt Ihnen ein, wie ein altes Fischweib an der Tür zu schwätzen? Oh, ich bitte um Verzeihung, gnädige Frau. Ich habe Sie nicht gesehen. Hallo, Mr. Braintree! Mrs. Oppenpfeifer, Sir. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wie geht es Ihnen, Mrs. Oppenpfeifer? Wir hatten Sie erst morgen erwartet. Elmer hatte versprochen zu telegrafieren, aber er hat Aussicht, die gesamte Marine der Vereinigten Staaten mit Schmierseife zu beliefern. Ist das nicht wunderbar? Ich hoffe, die Marine der Vereinigten Staaten weiß dieses große Glück zu schätzen. Herr Tompkins, bereiten Sie Tee und zeigen Sie Mrs. Oppenpfeifer Ihr Zimmer. Elmer bestand darauf, dass ich vorausfliegen sollte. Er hat erfahren, dass sich ein anderer Sammler für die Borgia-Tabaksdose interessiert. Eugenie sagte zu mir, du fliegst sofort rüber und erklärst Sir Edward, dass ich die Borgia-Tabaksdose haben will. Ganz gleichgültig, was der andere bietet. Ich biete mehr. Ich habe mit Ihrem Gatten verhandelt, Mrs. Oppenpfeifer, und ich stehe zu meinem Wort. Okay, that's fine. Dasselbe hat Elmer auch gesagt. Ist etwas nicht in Ordnung? Eigenartig. Irgendwo habe ich kürzlich Ihr Gesicht gesehen. Wenn ich nur wüsste, wo. Es kommt mir sehr bekannt vor. Oh, das ist nicht so erstaunlich. Als Präsident des Kirksville Kulturvereins ist mein Bild häufig im Kirksville Tageblatt. Aha. Wo bitte? Im Kirksville Tageblatt. Natürlich. Ja, richtig. Tompkins. Mrs. Oppenpfeifer ist sicher sehr abgespannt. Wir sehen uns zum Abendessen, gnädige Frau. Oh, Sie brauchen sich meinethalben keine Umstände zu machen. Irgendeine Kleinigkeit ist vollkommen genug für mich. In den amerikanischen Zeitungen habe ich lange Abhandlungen über die schlechten Verhältnisse in England gelesen. Etwas Brot und Käse oder dergleichen werden wir noch zusammenkratzen können. Was, Tompkins? Sehr wohl, Sir. Wir werden unser Bestes tun. Darf ich vorangehen, gnädige Frau? Ich hatte den Eindruck, dass Sir Edward nicht sehr glücklich über die Anwesenheit von Mrs. Eugenia Oppenpfeifer war. Leicht reizbar ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung für die Laune, in der er sich befand. Das Abendessen verlief sehr steif. Ich bestritt den größten Teil der Unterhaltung. Und wie? Schnupftabakdosen sind vornehm, Eugenia, sagte Almer. Schon Wilhelm der Große, der deutsche König. Sie kennen ihn? Er sammelte auch Schnupftabakdosen. Schnupftabakdosen geben einem ein gewisses Ansehen, sagte er und sammelte. Wer? Ach so, Ihr Gatte. Ja, ja, ich bin überzeugt, er wird bald eine sehr große Sammlung haben. Oh, Elmer tut nichts halb. Stellen Sie sich vor, er wollte sogar anfangen, selbst Tabak zu schnupfen, aber da habe ich einen Riegel vorgeschoben. Eine entsetzliche Angewohnheit, finden Sie nicht auch? Ich habe seit Jahren diese entsetzliche Angewohnheit. Oh, entschuldigen Sie, das war nicht so gemeint. Aber jetzt, Sir Edward, müssen Sie mir unbedingt Ihre Schätze zeigen, all Ihre Schnupftabakdosen. Mit dem größten Vergnügen, liebe Frau. Tompkins, bringen Sie uns den Kaffee in mein Arbeitszimmer. Sehr wohl, Sir. Ach, was für ein bezaubernder Raum. Oh, ich schwärme für Eichentäfelung. Meiner Meinung nach sollte dies eine Bildergalerie sein. Es ist eine Bildergalerie, liebe Frau. Da haben Sie es. Im Kulturverein in Kirksville, Missouri, schwören Sie darauf, dass ich hellseherisch begabt bin. Aber wo sind die Bilder? Dort, wo auch die besten Stücke meiner Tabaksdosensammlung bald sein werden, liebe Frau. In Amerika. Oh, das ist aber sehr schade. Eine Bildergalerie ohne Bilder sieht so überflüssig aus. Finden Sie nicht auch? Wollen wir uns nicht lieber die Tabaksdosen ansehen? Sie sind in den Schränken dort drüben. So. Bei Licht können Sie sie besser sehen. Och, sind die süß. Und alle verschieden. Wissen Sie, was ich immer sage? Keine Ahnung, gnädige Frau. Ich sage immer, es ist eine Schande, diese entsetzlich riechende braune Zeug in diese süße kleine Dosen zu tun. Schließen Sie die Schränke eigentlich nicht ab, Sir Edward? Warum sollte ich? Vor wem? Nun, vor Einbrechern, Dieben, anderen Sammlern. Wir sind in London, gnädige Frau, nicht in Chicago. Was ist? Ich wette, das da ist die Borgia-Tabaksdose. Jawohl, das ist sie, gnädige Frau. Mein schönstes Stück. Die Schnupftabaksdose mit Spilo des großen Cesare Borgia. Ein Scherz unterschätzen, gnädige Frau. Der Gedanke, mich davon zu trennen, bricht mir fast das Herz. Ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Sie müssen. Armer hat sich so darauf gefreut. Sind das echte Steine? Aber natürlich. Ich werde die Dose einmal öffnen, damit Sie die Spieluhr hören können. Na, das ist ja wohl das Süßeste, was ich je gesehen habe. Oh, es spielt sogar eine Melodie. Lassen Sie mich mal. Bitte berühren Sie sie nicht. Man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Äußerst vorsichtig sogar. Unser alter Freund Cesare Borgia war ein Mann mit ganz besonderen und ungewöhnlichen Veranlagungen. Er hatte eine Vorliebe, seine Scherze mit sehr seltenen tödlichen Giften zu treiben. Wenn Sie nicht wissen, wie man diese Sache macht... Sir. Ja, was gibt's, Tompkins? Lady Tansley möchte Sie am Telefon sprechen. Na schön. Es ist sowieso kalt hier. Lassen Sie uns ins warme Zimmer gehen, gnädige Frau. Oh, wie schade. Gerade wo Sie angefangen haben, mir so etwas Spannendes zu erzählen. Wenn ich wieder in Kirksville, in Missouri bin, muss ich unbedingt im Kulturverein einen Vortrag über Schnupftabakdosen halten. Den Rest des Abends wurden die Schnupftabakdosen mit keinem Wort mehr erwähnt. Sir Edward tat sein Bestes, seine Langeweile über den Unsinn, den ich redete, zu verbergen. Aber ich glaube, es war für uns beide eine Erlösung, als es endlich Schlafenszeit war. Larry zu Hilfe zu rufen, war nicht notwendig. Die Tabaksdose war ja unbewacht. Die einfachste Sache in der Welt, sie zu bekommen. Zu einfach eigentlich. Ich wartete bis gegen 2 Uhr morgens. Dann öffnete ich meine Tür. Das Haus lag in tiefster Dunkelheit. Ich kannte genau den Weg von meinem Zimmer zur Bildergalerie. Die Tür zur Bildergalerie war unverschlossen. In der Tasche meines Morgenrocks hatte ich eine winzige Taschenlampe. Wenige Sekunden später hatte sich die Borgia-Tabaksdose dazugesellt. Viel zu einfach. Hallo, wer ist da? Melden Sie sich. Wer ist da? Oh, Sir Edward, ich bin's. Stellen Sie sich vor, ich kann den Lichtschalter nicht finden. Mrs. Oppenpfeifer, warten Sie einen Augenblick. Oh, vielen Dank. Das ist besser. Ich habe mich fast zu Tode geängstigt in dieser Stockdunkelheit. Was machen Sie hier um diese Zeit? Ich suchte das Badezimmer. Ich habe etwas Halsschmerzen und wollte gurgeln. Das Badezimmer ist auf der anderen Seite. Das habe ich jetzt bereits entdeckt. Zu Hause in Kirksville, Missouri, lassen wir nachts wenigstens eine Lampe brennen, wenn wir Gäste haben. Gute Nacht, Sir Edward. Es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich jetzt ins Badezimmer gehen und gurgeln. Oh, bitte. Gurgeln Sie nur. Ich habe nichts dagegen. Gute Nacht. Gute Nacht, Mrs. Oppenpfeifer. Was ist das? Was? Ach, Bleiben Sie stehen. Aber, Sir Edward, ich muss doch bitten. Geben Sie sie zurück. Was denn? Die Dose in der Tasche Ihres Morgenrockes. Ich bin nicht so dumm, wie Sie glauben. Jetzt lassen Sie mich mal reden, Sir Edward Braintree. Ausgerechnet Sie sprechen von Dieben. Sie haben diese Tabaksdose Charles Carter gestohlen. Was? Wer sind Sie? Mich können Sie nicht zum Narren halten. Ich weiß alles. Sie... Oh, Wasser. Schnell. Tompkins. Tompkins. Mein Herz. Oh. Um Gottes Willen, auch das noch. Sir Edward. Hier, Tompkins, schnell. Ich habe ihn ebenfalls rufen gehört. Es ist seiner Herzanfälle, nehme ich an. Ich werde mich anziehen und einen Arzt holen, sofort. Das ist wirklich nicht notwendig, gnädige Frau. Ich kann allein mit ihm fertig werden. Kommt gar nicht in Frage. Ich kenne den richtigen Mann dafür. Ich nehme ein Taxi. Aber Sir Edward würde... Sir Edward weiß nicht, was gut für ihn ist. Ich bestehe darauf. Gut, gnädige Frau. Aber er wird ungehalten sein darüber, wenn er wieder zu sich kommt. Wann wird das sein? In ungefähr 5 Minuten, gnädige Frau. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Sie haben Ihre Sache ganz vorzüglich gemacht. Also ganz vorzüglich, Miss Celia. Ich könnte nicht zufriedener sein. Und dabei hat es ganz allein fertig gebracht. Na, es hing an einem seidenen Faden, als das verflixte Ding von selbst zu spielen anfing. Ja, die Cesare Borgia Schnupftabaksdose. Also hier, mein Freund, Ihr Geld. Was hatten wir doch vereinbart? Ich glaube, wir sagten 150. Nein, 200. Oh, pardon, pardon, wie vergessen. 200. 200, ganz recht, 200. So, ich habe es Ihnen handgerecht mitgebracht. Wir haben es ja auch redlich verdient. Eins, zwei, drei. Aber Sie hätten sich doch nicht die Mühe zu machen, brauchen es im Pfundnoten zu zahlen, Mr. Carter. Ein Scheck hätte doch vollkommen genügt. Ich dachte, Barzahlung hat doch wohl gewisse Vorteile im Hinblick auf die Einkommensteuer, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Was die Bank nicht sieht, darüber kann das Steueramt nicht weisen. Das ist von mir. So, hier Ihre 200 Pfund, bitte. Dankeschön. Und jetzt? Einen Moment, ich... Es ist mir sehr peinlich, davon anzufangen. Bitte? Ach so, ja. Nein, nein, nein. Seien Sie unbesorgt, Miss Celia. Ich habe Ihren Pelzmantel nicht vergessen. Bitte treffen Sie mich doch morgen Mittag, ja? Im Savoy-Grill, ja? Ich meine, beide natürlich. Ich darf Sie zum Essen einladen, meine Herrschaften. Fragen Sie nur nach Mr. Charles Carters Tisch. Und am Mittag, da kaufen wir dann den Pelzmantel. Bestimmt, keine leeren Versprechungen. Aber mein Ehrenwort. Also, ich darf mich empfehlen, auf Wiedersehen bis morgen. Punkt 1 Uhr im Savoy Grill. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Celia, 200 Pfund. Ich könnte dich umarmen. Mein Pelzmantel. Der Pelzmantel meiner Träume. Larry, ich könnte dich umarmen. Na los, worauf wartest du noch? Wer zum Kuckuck ist denn das ausgerechnet jetzt? Ja, bitte? Miss Celia? Das ist sie. Das ist die Frau Inspektor. Die unverschämte, verlogene, gemeine Diebin. Augenblick, mein Lieber. Larry. Wo ist meine Tabaksdose, verflucht nochmal? Aber es war doch nicht ihre. Sie gehörte Charles Carter. Sie hatten sie ihm gestohlen, wir haben sie ihm zurückgegeben. Carter? Was für ein Blödsinn. Ich habe sie vor 6 Monaten von Carter gekauft. Im Übrigen ist Carter seit mindestens 8 Wochen tot. Was? Ja, aber wir dachten... Oh Gott, du meine Güte, was ist denn das für ein Durcheinander? Wie haben Sie mich denn überhaupt gefunden, Sir Edward? Ich sah Ihr Bild in der Zeitung, wie Sie mit dem Dingster, mit dem Filmstar nach der Trauung sprachen. Hier. Ich habe sie wiedererkannt. Sie können mir nichts weismachen. Das stimmt. Das ist Celia. Und das bin ich. Und hier, Inspektor, sehen Sie, dieser Bursche neben mir auf dem Bild, das ist Charles Carter. Zeigen Sie hier. Dachte ich, Mister. Ihr Mr. Carter ist ein Hochstapler, mein Lieber. Danny Dale. Ein Hochstapler? Ja. Ein Mann, der sich seinen Lebensunterhalt dadurch verdient, dass er leichtgläubigen Einfallspinseln unmögliche Geschichten erzählt. Herr Inspektor! Herr Inspektor, vor Ihnen stehen 2 leichtgläubige Einfallspinsel. Und wir sind auf seine Lebensgeschichte im Wer ist wer reingefallen. Ja, das ist ein Trick. Er sucht sich immer jemand aus Wer ist wer aus. Schön, schön. Wo ist jetzt meine Schnupftabaksdose? Er hat sie, Danny Dale, begreifen Sie denn nicht? Und wir haben sie ihm gegeben. Was? Ja, ja, wir hielten ihn doch für Charles Carter. Was, Sie wollen damit sagen, dass... Einen Augenblick bitte, Sir Edward. Es gibt eine Möglichkeit. Sie beide kommen am besten mit. Keine Antwort. Vielleicht ist er nicht zu Hause. Oder er hat uns kommen sehen und stellt sich taub. Aber da ist doch Feuer im Kamin. Hier von der Treppe aus kann man es durch Schlüssel noch flackern sehen. Muss doch jemand zu Hause sein. Dale! Danny Dale! Hallo, Dale! Oh Gott, das ist ja unheimlich. Es muss aber jemand hier gewesen sein. Riechen Sie. Zigarette. Und er ist immer noch hier. Hallo, Dale, es hat keinen Sinn, dass Sie sich verstecken. Was ist denn? Gott, da auf dem Fußboden. Mein Gott. Fassen Sie ihn nicht an. Sehen Sie, er hat die Tabaksdose in der Hand. Ist er tot? Ja. Vergiftet durch die Tabaksdose. Ich glaube, ich sagte Ihnen bereits, junge Frau, dass Cesar Borgia ein Mann mit besonderen und ungewöhnlichen Veranlagungen war. Besonders, wenn es sich darum handelte, mit tödlichen Giften seine Scherze zu treiben. Es scheint, für Danny Dale kam diese Erkenntnis zu spät. Was ist Celia?

verdammt. Ach Gott, dieses Blödsinn, ihr Telefon, immer gerade, wenn man ins Bad will. Na gut. Komm ja schon. Hallo? Hallo, Celia. Ach du, ich hätte mir denken können, dass es etwas Unwichtiges ist. Vielen Dank, Liebling. Das ist aber gar nicht nett von dir. Sollte es auch nicht sein. Sag mal, wie geht's dir denn, hä? Hör mal zu, Larry Peters, also ich komme aus dem Bad. Wenn du was zu sagen hast, sag's schnell, sonst leg gleich den Hörer wieder auf. Im Bad bist du? Ich wette, du siehst bezaubernd aus. Schade, dass es kein Bildfunk ist. Auf Wiedersehen. Nein, hallo, Celia, Celia, geh nicht weg. Hör zu, bist du noch da? Ja. Darf ich dich heute zum Abendessen einladen? Was meinst du mit Abendessen? Deine und meine Begriffe von Abendessen gehen weit auseinander, mein Lieber. Eine Dose Ölsardinen kann ich auch zu Hause essen. Was ist denn los? Warum bist du so gereizt? Na, hör mal. Na, schon gut. Ich werde jetzt glühende Kohlen auf dein Haupt streuen. Möchtest du mit mir bei Carlos zu Abend essen? Ach, Moment mal. Mir rutscht der Bademantel gerade. Moment mal. Was ist los? Ich habe gesagt, ob du mit mir bei Carlos zu Abend essen möchtest. Was denn? In dem neuen Nachtlokal? Ja. Ist doch nicht dein Ernst. Doch. Was benutzen wir statt Geld? Sei nicht so ironisch, Liebling. Zieh dir was Hübsches an und dann triff mich bitte um Punkt 8 Uhr im Vorraum, ja? Einverstanden? Augenblick mal, ja, das hat doch was zu bedeuten, Larry. Sieh dir doch gar nicht ähnlich. Warum ladest du mich denn zu Carlos ein? Weil du so wunderschön bist und weil ich dich so sehr liebe. Idiot. Bitte keine Schmeicheleien, ja? Also du, das eine sage ich dir jetzt schon, falls du versuchen solltest, mich wieder zu deinem Handlanger zu machen, ist vergebliche Liebesmühe, mein Lieber. Wie bitte? Was mit Liebe? Ich verstehe ich so sagte, recht, falls du versuchen solltest, mich wieder zu deinem Handlanger zu machen... Also ich kann dich nicht verstehen, Liebling. Das muss hier ein Fehler in der Leitung sein, oder? Also ich sehe dich dann um 8, ja? Punkt 8. Wiedersehen. Ah, Larry! Wiedersehen. Larry! So eine Frechheit. Ich weiß, was Sie jetzt von mir denken. Larry Peters braucht nur seinen kleinen Finger zu heben und schon kommt Celia angelaufen, um aus seiner Hand zu essen. Aber ehrlich gesagt, in dem Augenblick war ich so hungrig, dass ich jeden aus der Hand gegessen hätte. Außerdem hatte ich, wie gesagt, nichts Besseres vor. So, da wären wir. Na, wie gefällt's dir? Mhm, gut. Und wie gefall ich dir? Wie eine Million Dollar. Ich möchte nur wissen, weshalb wir hierher gegangen sind, Larry. Musst du immer misstrauisch sein. Ich musste heute Abend hierher kommen und ich brauchte eine Begleiterin, die elegant, hübsch und bewundernswert aussieht. Da habe ich natürlich dich gewählt. Das ist schrecklich nett von dir. Hallo, Julius Caesar. Guten Abend, mein Herr. Was gibt's Neues in Rom? Sie wünschen einen Tisch für zwei Personen, ja? Ja, zwei. Ist Carlo hier? Er erwartet mich. Ihr Name, bitte? Peters, Larry Peters. Signor Carlo erwartet Sie, mein Herr. Dieser Weg, bitte, ja. Hier, bitte. Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, da drüben ist die Klingel. Ja, danke schön. Sieh dir bloß mal den Tisch an, Larry. Ja. Das reinste Schlaraffenland. Nee. Herein. Hallo, Carlo, wie geht's dir? Mr. Peters, buenos Aires. Endlich sind Sie gekommen. Herzlich willkommen. Bitte wünschen Sie. Alles danke, steht zur Verfügung. Wenn Carlo dankbar, Mr. Peters, dann Carlo zeigt auch dankbar. Ja, das ist ja nett von Ihnen, Carlo. Wie geht's ihr? Gut, sehr gut. La Madonna estate buena con me. Und nichts mehr von Maurice? Nein, niente, nichts. Sie hat ihn abgeschoben aus. Finito. Das freut mich zu hören. Ihre Jungs haben wohl nichts mehr erfahren können. Bedauere, nein, Mr. Peters. Aber bitte, wenn ich Ihnen geben darf, Rat von einem guten Freund, vergessen Sie. Seien Sie weise, bevor zu spät. Ja, schon gut, Carlo. Ich werde dran denken. Aber jetzt muss gehen. Sehen Sie, Klingel am Band hier. Sie wollen etwas, Sie läuten. Ja, danke, ist das schon. Danke, das ist sogar ausgezeichnet. Und nochmals vielen Dank, Carlo. Oh, mir nicht danken, Mr. Peters, bitte. Ich Ihnen dankbar immer, mein ganzes Leben. Ich gehe. Arrivederci, Mr. Peters. Buona notte, Signor. Arrivederci. Nun? Das war Carlo. Ein guter Freund sozusagen. Das habe ich gemerkt. Netter Kerl, nicht? Och, bitte, du brauchst mir ja nichts zu erzählen, wenn du nicht willst. Ich platze zwar vor Neugier, aber... Ach, da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich hatte von Carlo einen Auftrag. Seine Tochter hatte sich in einen gewissen Maurice verknallt. Einen sehr von sich angenommenen Burschen, der ehrliche Arbeit scheut und auf hübsche Frauen eine unwiderstehliche Anziehungskraft hat. Mit einem zweifelhaften Charme und viel Parfum. Sein Lieblingstrick ist, nette Mädchen zu veranlassen, ihm kompromittierende Briefe zu schreiben. Und hinterher dann erpresst er sie. Scheint ja ein nettes Früchtchen zu sein. Ja. Carlos Tochter ist auch auf ihn reingefallen und hat ihm geschrieben. Sie ist noch sehr jung, weißt du? Oh, ich habe ihr geholfen. Und deswegen ist Carlo mir auch so dankbar. Und deswegen auch hier das Sektabendbrot. Sag mal, gibt's hier keinen Kellner? Doch. Aber ich wollte mit dir allein sprechen. Komm, lass uns erst ein Glas Sekt trinken, ja? Ja, Moment mal. Sag mal, was ist denn das für ein Knopf hier? Na, probier's doch mal. Vielleicht Musik aus dem Lokal drüben. Ah. Schnell ein Glas. Ja, hier bitte. So. So. Danke. Auf dein Wohl, Celia. Auf Carlo und seine unmündige Tochter. Ach, das tut gut. So, nun sag mal, weswegen wolltest du mit mir allein sprechen? Hast du von der kleinen Annie Atkins gehört? Dem Kinderfilmstar? Steht doch in allen Zeitungen. Sie ist entführt worden. Richtig. Sie ist entführt worden. Und ihr Filmdirektor Solly Goldman bietet 2000 Pfund für jede Mitteilung, die zu ihrer Auffindung führen könnte. Ich habe das unbestimmte Gefühl, als ob sich diese herrlichen Leckerbissen und der Sekt sehr bald in meinem Mund zu Staub und Asche verwandeln werden. Och, wieso? Sieh mich mal an, Larry. Du hast mich doch heute Abend eingeladen, weil ich hübsch bin, nicht wahr? Weil du mich sehr liebst, das hast du mir doch vorhin gesagt. Ja, das stimmt ja auch. Aber deswegen brauchst du nicht gleich vom Thema abzuschweifen. Wir sprachen von Solly Goldman und der kleinen Annie Atkins. Ach komm, sei so gut, gib mir noch etwas von dem Salat da, ja? Wenn ich den Mund voll habe, dann kann ich besser zuhören. So, danke. So, bitte. Ja. Darf ich jetzt zu Ende reden, Liebling? Schieß los. Als ich Maurice im Zusammenhang mit der... Moment mal, wer ist denn Maurice? Na, der Hochstapler. Als ich ihn im Zusammenhang mit Carlos Angelegenheiten beobachtete, bin ich ziemlich lange in seiner Nähe gewesen. Nahe genug, um sein Parfum zu riechen, hm? Wie bitte? Was war's denn? Soir de Paris? Chanel Nummer 5. Muss der aber viel Geld verdienen. Naja, das ist es ja gerade. Mir fiel auf, dass er dauernd Zeitungen kaufte. Alle Zeitungen, die er nur kriegen konnte. Und weißt du, was er mit den Zeitungen machte? Er war nur an einem interessiert. An den letzten Nachrichten über die Entführung von Annie Atkins. Na und? Naja, aber ich glaube, dass Maurice der Entführer ist. Ich bin sogar fest davon überzeugt. Er hält Annie Atkins irgendwo versteckt. Arme kleine Annie Atkins. Hast du was dagegen, wenn ich mir noch etwas von dem kalten Huhn nehme? Also Celia, essen können wir doch immer noch. Aber ich habe jetzt Hunger. Je früher die Stunde, desto besser die Tat. Celia, willst du mir helfen, die kleine Annie Atkins zu finden? Nein. Was? Ja, was denn? Nein, aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst mich doch nicht sitzen lassen. Huhn mit Ananas und Mayonnaise, herrlich. Ja, probier doch mal. Das Kind hat einen Vater und eine Mutter. Du nicht? Celia, ich weiß eine Möglichkeit, wie man das Kind finden kann. Schön für dich. Also gut. Diesmal werde ich dich nicht überreden. Gut, erledigt. Ich appelliere dafür an dein besseres Ich. Sag mal, willst du mir unbedingt den Appetit verderben? Aber nimm doch Vernunft an, Liebling, und hör zu. Du könntest doch so echt ein entzückendes Barmädchen spielen. Wie bitte? Nur eine Bardame. Und du kennst doch den Typ. Immer bereit, mit dem erstbesten, gut aussehenden Mann, der hereinkommt, auf und davon zu gehen. Frech und immer mit der richtigen Antwort für alle Kunden zu handeln. Hey, warum soll ich denn plötzlich eine Bardame werden? Damit du Maurice schöne Augen machen kannst. Deinem Verbrecherfreund? Ja. Nein, das ist nicht mein Typ. Ich kann Männer mit Parfum nicht leiden. Wenn du ihm gefällst, lädt er dich nach Barschluss zum Abendbrot ein, das Spiel ist gewonnen und du kannst so viel Huhn mit Ananas essen, wie du willst. Aber mir gefällt das Spiel nicht. Angenommen, ich wäre verrückt genug, auf deinen Plan einzugehen. Glaubst du ernstlich, Maurice würde ausgerechnet einem Barmädchen das Versteck von Annie Atkins zeigen? Um Eindruck zu schinden, ja. Er spielt gern den großen Mann. Das liegt ganz in seinem Wesen. Denke nur an das Parfum. Wieso? Na, du liebst doch gutes französisches Parfum. Oder nicht? Was nützt es mir, wenn Maurice es hat? Das liegt ganz bei dir, Celia. Wenn er einen guten Eindruck auf dich machen will, wird er dir bestimmt ein Geschenk anbieten. Und wenn du es klug anfängst, ist eine große Flasche mit echtem französischem Parfum fällig. Tja, was sollte ich machen? Ich ging mit mir zu Rat und dachte die ganze Zeit an eine Riesenflasche Parfum. Sie müssen nämlich wissen, ich liebe gutes französisches Parfum. Aber bei der ständigen Ebbe in meinem Geldbeutel reicht es manchmal kaum zum Notwendigsten, geschweige denn zu echten französischem Parfum. So sagte ich dann schließlich, gut, ich werde also zur Bardame. Celia, ich liebe dich, du bist ein Engel. Geschenkt, ich weiß, es ist etwas Sekt, bitte, ja? Augenblick mal, Larry, warum bist denn du diesem Maurice nicht nachgegangen? Sicher wird er das Wunderkind mal besuchen. Ja, dazu ist er zu gerissen. So, hier, bitteschön. Danke. Ja, ich bin ihm tagelang auf Schritt und Tritt gefolgt. Aber anscheinend steht er mit dem Versteck einer telefonischen Verbindung. Wenn du glaubst, dass er ausgerechnet mich zu Annie Atkins führt, bist du verrückt. Ja, ich weiß, was ich sage. Wenn du deine Rolle richtig spielst, dann geht alles klar. Aber woher bekomme ich denn eine Stellung als Bardame? Bei der aufgehenden Sonne, in Soho. Maurice ist dort Stammgast. Und woher weißt du, dass sie mich dort nehmen? Oh, ich kenne den Inhaber. Ist alles bereits besprochen. Du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Er ist ein Freund von mir. Du scheinst überall Freunde zu haben. Na, natürlich. Warum auch nicht? Ich bin doch ein netter Kerl. Du und dieser Maurice würden ein ausgezeichnetes Paar abgeben. Dieser Larry. Am nächsten Morgen war Larry schon frühzeitig bei mir und unterrichtete mich über meine Pflichten als Bardame bei der aufgehenden Sonne. Also muss ich sagen, der Junge hatte seinen Schlachtplan bis ins Kleinste ausgearbeitet. Und ich verstand jetzt auch, warum eine lustige Bardame bei Maurice mehr Erfolg haben könnte als ein anderes Mädchen. Larry hat an alles gedacht. Er würde die ganze Zeit irgendwo in meiner unmittelbaren Nähe sein und uns in seinem Wagen folgen, wohin wir auch immer gehen würden. Fred, der Wirt der aufgehenden Sonne, war äußerst hilfsbereit. Unter seiner fachmännischen Leitung konnte ich bald Bier und Likör ausschenken, als hätte ich mein ganzes Leben in der Branche gearbeitet. Ich bediente in der kleinen Bar, die Maurice meistens besuchte. Drei Dunkle und Schnaps. Drei Dunkle und eine Träne. Hier für dich, Federchen. Danke sehr. Neu hier, was? Meine erste Nacht. Ohne Schmutz hier hinter Gedanken. Blödes Volk. Ihr sollt es wirklich besser wissen. Mach drei Schillinge sechs. Hier sollst du haben. Oh, danke. Nochmal derselbe, mein Herr? Na, sei doch nicht so trübselig, Schätzchen. Braucht doch nichts zu passieren. Es ist passiert. Wenn es passiert ist, dann kannst du nichts mehr dagegen tun. Kopf hoch. Es sind Zwillinge. Das ist doch herrlich. Nee, mach einen Schilling vier. Das Bier, nicht die Zwillinge. Larry spielte im Nebenzimmer Klavier. Aber er hatte einen Spiegel so angebracht, dass er alles sehen konnte, was in der kleinen Bar vorging. Wir hatten vereinbart, er würde Stormy Weather spielen, wenn Maurice hereinkäme. Das war also der große Augenblick. Ich warf einen besorgten Blick auf die Tür. Ein gut aussehender Mann hatte soeben den Raum betreten. Er trug keinen Hut, wohl aus Angst, die sorgfältig gepflegte und stark geölte Lockenpracht würde in Unordnung geraten. Er hatte ein kleines David-Niven-Bärtchen, eine bleiche Gesichtsfarbe und eine römische Nase. Seine Krawatte war eine Kleinigkeit zu farbenfreudig. Der sehr lange Mantel sah seine Kleinigkeit zu gut und die spitzen Lackschuhe mussten ihn ganz schön drücken. Er begrüßte die Gäste in der Bar sehr herablassend, als ob sie nicht nur seine alten Freunde, sondern auch seine ergebenen Untertanen wären. Zwei Sack Kaffee. Morgen. Was machst du Geschäft? Ja, kann ich klagen, Maurice. Bis auf die Ware. Verdammt knapp, ne? Weiß es selbst. Warte auch auf Nachschub. Na, und wie geht's unserem Alterschen heute? Guten Abend, Maurice. Wann kommt er denn raus, dein Söhnchen? Nicht vor 6 Wochen, Maurice. Was? Keine Ahnung, was tief ihr gutes Betragen? Geht doch nicht. Sag ihm, er soll sein Köpfchen ein bisschen anstrengen. Guten Abend, Schatz. Gib mir einen. Hallo. Du bist ja neu hier, was? Eine Rose unter Dorn. Wie heißt du? Es geht sie gar nichts an. Das darf sein. Na, schieß mal nicht gleich, Stolzefee. Du bist neu. Vielleicht erzählen Sie uns mal was, was wir noch nicht wissen. Na, noch einen? Ja, bitte. Du, mit dir wirst du nicht so leicht fertig, Maurice. Das ist eine Vorsichtige, weißt du? Verstehst du? Was du nicht sagst. Nun, Miss Hochnase, was drängen wir? Was kannst du einem Mann mit einer Zukunft wie mir empfehlen? Mir ein Parfum nachzuurteilen? Ein Sprudel. Ist gerne im Mittelpunkt der Gesellschaft, was, mein Schatz? Gib mir ein Whisky und ein bisschen weniger klugscheißen, wenn es dir nichts ausmacht. Immer vornehmen, so ist recht. Guter Ruf verpflichtet. Nur nichts anfangen, was man nicht durchhalten kann, was? Die riechen wirklich gut. Ich liebe Parfum. So das Richtige, echte. Für ein kluges Mädchen, das nett zu Maurice ist, gibt es alles. Na, du darfst einen mit mir trinken. Einverstanden. Ich nehme Dunkles. Ist nicht was Besseres? Ich kann es mir leisten. Gut, ist mir auch recht. Whisky, wie Sie. So. 3 Schillinge. Hä? 3 Schillinge. Dein Wohl. Nicht hier. 3 Lager und 1 Limonade. 3 Lager und 1 Limonade für Sie. Gib uns das gleich nochmal, wenn du schon mal dabei bist. Für dich auch, schönes Mädchen. Augenblick mal. Ich habe doch noch eine kleine Nebenbeschäftigung. Ich kann nicht so einfach einen nach dem anderen hinter die Binde gießen. So gern ich auch möchte. Ich habe gern ein Mädchen, das ein bisschen Leben in sich hat. Und wenn ich so weitermache, dann werde ich bald zu viel Leben in mir haben. Wie heißt du? Fee. Fee? Ja, wie die holde Fee, die am Ende des Gartens lebt. Möchten Sie, dass ich in Ihrem Garten lebe? Wenn ein schönes Sommerhaus dran stände, wäre es nicht zu verachten. Nur manche Feen führen einen an der Nase herum und nicht zum Sommerhaus. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin noch nicht von gestern. Du bist schon ein bisschen rumgekommen, ha? Großes bisschen sogar. Über das große Wasser. Wenn du verstehst, was ich meine. Muss mir aber Gelegenheit mal erzählen von deinen Reisen. Ja, wenn wir mal Zeit haben und uns ein paar Tage ausquatschen können. Hey. Was haben Sie denn gedacht, wie ich heiße? Kleopatra vielleicht? Hä? Na, lass dich mal angucken. Na, eigentlich bist du ja nicht mein Typ. Ich bin nicht dein Typ? Woher weißt du das? Ich liebe starke Männer. So? Und woraus schließt du, dass ich nicht stark bin? Hm? Meine weibliche Eingebung. Sag das nochmal. Bitte. Das gleiche nochmal, Federchen? Ja, bitte. Ein Bier, bitte. Ja, sollst du haben. Ja, aber bitte voll einschenken. Das habe ich nämlich gar nicht gerne, wenn es so wenig. So, ein Schilling. Bitte sehr, sollst du auch haben, kleine Puppe. Das ist zu viel. Danke. So. Sag mal, die haben wohl immer noch die kleine Atkins nicht gefunden, was? Nee, bis jetzt noch nicht. Ah, das ist ein Mann von Format. Nicht genug damit, dass er das Kind in aller Öffentlichkeit entführt hat, sondern er schreibt noch an die Zeitung und streckt der Polizei die Zunge raus. Den Burschen muss man bewundern. Ja, wirklich. Das aber ist er macht sich strafbar. Das ist was verstehst du denn davon? Vielleicht bin ich gar nicht so ein Schwächling, wie du glaubst. Wisst du nicht, was mir gleichgültiger wäre? Hast du was vor, wenn du hier fertig bist? Ja. Ich werde mit dem Duke von Edinburgh im Schloss zu Abend essen. Hä? Du verschwendest deine schöne Zeit. Du bist nicht mein Typ, Herzchen. Abwarten. Vielleicht kann ich darüber deine Meinung ändern. Na schön. Wohin gehen wir? Wohin möchtest du denn? Wo ich gerne hingehen möchte und was du dir leisten kannst, das sind doch zwei ganz verschiedene Dinge, mein Herzblättchen. Kleines Mädchen mit großen Rosinen, wie? Wie wär's mit Marattis? Maratti? Meinst du den Maratti? Na, warum nicht? Ich hole dich um 11 Uhr ab. Einverstanden? Ja, aber ich hab doch gar kein Abendkleid. Mach nichts, wenn du mit mir zu Maratti gehst. Ist das wirklich dein Ernst? Hör zu, Schatz. Wenn du erstmal Maurice näher kennst, wirst du merken, dass er jemand ist. So, und nun gib mir noch was zu trinken. Spaß beiseite, der war verliebt in mich. Tatsächlich. Noch eine ganze Stunde lang versuchte er mich von der Wichtigkeit seiner Person zu überzeugen. Und ich schenkte seine Gläser voller und voller ein. Er ging um 10 und ich hatte Gelegenheit, Larry zu sagen, wohin wir gehen würden. Punkt 11 wartete Maurice vor der Tür in einem Taxi auf mich. Wir fuhren zu Marattis. Weißt du, Phil? Ich habe dich beobachtet. Das habe ich gemerkt. Was ist los? Habe ich einen Schmutzfleck auf der Nase? Du hast verdammt gute Manieren. Was hast du denn gedacht? Ich baue einen Sabberlatz? Du benimmst dich, als wenn du gewöhnt wärst, in Luxuslokale zu gehen. Und wer sagt dir, dass es nicht der Fall ist? Na, komm mal runter von deinem Wohnhaus. Barmädchen besuchen in der Regel weder das Ritz noch Marattis. Woher weißt du, dass ich als Barmädchen geboren bin? Was hast du denn bisher gemacht? Möchtest du gerne wissen, was? Ich erkenne eine Dame auf den ersten Blick. Ich habe ein Auge dafür. Du hast so ein gewisses Etwas, Fee. Mag sein. Aber ich behalte es für mich. Mit deinem Aussehen und dem Drum und Dran und meinem Köpfchen könnten wir beide ein gutes Paar abgeben. Kein Geschäft zu machen, Maurice. Du bist ein ganz netter Kerl, aber du und ich, daraus wird nichts. Warum nicht? Was hast du denn an mir auszusetzen? Ich sehe doch gut aus. Und Moneten habe ich auch. Das verstehst du nicht. Ich bin nicht umsonst in Amerika gewesen. Hä? Hast du jemals von Snatch Morning gehört? Was denn? Dem Gangsterführer? Ja. Er war mein Freund. Tja, was machst du denn hier? Sie haben Snatch erwischt, festgenommen, wegen einer Einkommensteuersache. Mich haben sie höflichst gebeten, mit dem nächsten Schiff hier zurückzufahren. Und hier bin ich. Barmädchen. Aber nur, bis ich was Passendes finde. Hm. Einen zweiten Snatch-Mannequin, hä? Wie gesagt, du bist ein netter Kerl, Maurice. Aber es kommt für mich nichts dabei raus. Ach, darum hast du gesagt, du möchtest gerne den Kerl kennenlernen, der die kleine Annie Atkins entführt hat, hä? Komm näher. Wie? Komm näher, sage ich. Ich liebe keine Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Ich will dir etwas sagen, was keiner hören soll. Wie geheimnisvoll. Na, schieß schon los. Was würdest du sagen, wenn ich dir verrate, dass ich Annie Atkins entführt habe? Was gibt's denn da zu lachen? Nimm dich zusammen, alle Leute gucken schon. Du, das ist ja wahnsinnig komisch. Wieso ist das komisch? Hältst du mich wohl so furchtbar dumm, was? Ein solches Ammenmärchen zu glauben. Jetzt fehlt nur noch, dass du sagst, wenn du mir nicht glaubst, Fee, komm mit in meine Wohnung, ich beweise es dir. Dann fahren wir zu dir nach Hause und wenn wir mal da sind, ist doch immer das alte Lied. Mit Speck fängt man Mäuse, mein Lieber. Ja, was hältst du mich eigentlich für eine Maus? Halt wenigstens mal 2 Minuten lang deine große Klappe. Hör zu. Schnauze, jetzt rede ich. Wenn ich dir heute Nacht beweise, dass ich Annie Atkins entführt habe und dass ich kein armer Mann bin, würdest du dann mit mir zusammenarbeiten? Ah, lauter Wenn und Aber. Es hat keinen Zweck. Du bist alles andere als der starke Mann. Würdest du dann mit mir zusammenarbeiten? Ach, ich weiß doch nichts von dir. Und ich weiß nichts von dir. Aber meine Menschenkenntnis sagt mir, du bist richtig. Das Gerede habe ich schon mal gehört. Pass mal auf, mein Schatz. Frage irgendjemand von meinen Leuten und sie werden es dir bestätigen. Maurice kann jede Frau kriegen, die er haben will, ohne dass er ihr nachläuft. Sei unbesorgt. Ich schlage dir ein Geschäft vor und nicht mehr. Und wer soll ich das wissen? Komm mit. Ich werde es dir beweisen. Wohin? In das Versteck von Annie Atkins. Du machst dir hoffentlich keine falschen Vorstellungen über mich. Ich kenne die Antworten auf alle Fragen und ich kann mich auch verteidigen. In jeder Situation. Also, keine krummen Sachen mit mir. Außerdem habe ich Freunde. Diese Unterhaltung dauerte so lange, bis ich endlich Maurice Überredungskraft angeblich unterlag und versprach, ihn zu seinem Versteck zu begleiten. Während der ganzen Zeit hatte Larry etwa 4 Tische von uns entfernt gesessen und uns beobachtet. Der arme Kerl. Als wir aufstanden, warf ich ihm einen Blick zu und hoffte, er würde uns folgen. Nach etwa einer halben Stunde hielten wir vor einem abgelegenen Landhaus. Hier bitte. So, da sind wir. Du, ich wiederhole noch einmal, dass dies eine reine Geschäftsangelegenheit ist, mein Goldjunge. Warum bist du nicht etwas netter zu mir, Schatz? Ich weiß noch nicht. Ja, darüber bin ich mir noch nicht ganz klar. Da drüben. Ist ein komischer Laden. Geh rein. Nach dir, Romeo. Von Natur aus misstrauisch, wie? Kannst du dir nicht mal einen Treppenläufer leisten? Ich dachte, du hättest so viel Geld. Hab dir doch gesagt, dass ich nicht hier wohne. Das ist nur das Versteck. Leise. Wer ist denn da? Ich, Maurice. Wer ist denn die Puppe? Eine Freundin von mir. Komm rein, Fee. Der Raum war voller Tabaksrauch. In einer Ecke saß ein kleines Mädchen von etwa 12 bis 13 Jahren an einem Tisch, über dem eine nackte Birne brannte. Ich kannte ihr Gesicht. Und als sie sprach, erkannte ich auch die Stimme. Ach, Batsch, komm schon, zähl die Karten. Wie viel hast du? Tag, Annie. Hallo, Maurice. Immer noch Heimweh? Da, setz dich, Fee. Geh in die Küche, mach uns eine Tasse Kaffee, Toni. Kaffee, jawohl. Meine Zunge ist rau wie ein Reibeisen. Na, wie stehen die Chancen, Batsch? Wie sie stehen? Du, gar nicht. Seitdem sie hier ist, gewinnt sie laufend im 66. Toni und ich sind pleite. Richtig. Die Glück von die Satan, die's Pepita. Los, mach schon. Kaffee, Maurice, Expressimo. Bist du immer noch Karten, Annie? Na ja, ich muss mir doch die Zeit vertreiben. Diese beiden Idioten wissen nicht, worüber man sich unterhalten kann. Also spielen wir Karten. Nicht mal das können sie. Wie lange muss ich noch hier bleiben, Maurice? Das hängt von Solly Goldman ab, Annie. Der soll sich schon beeilen. Die paar Kröten hole ich ihm doch mit dem nächsten Film wieder rein. Wer ist deine Freundin? Hey, ist mein Name. Hast du gehört, wer ich bin, nicht? Übrigens, Maurice, das Radio ist kaputt. Das ist ihre Schuld, Maurice. Sie hat mir die Uhr danach geworfen. Na ja, der Kritiker hat einen meiner Filme verrissen und da habe ich es ihm gegeben. Dein Stichbatsch. Ja, nun auch ein Blick. Ich komme ja gleich raus hier mit dem... ach Gott, das war wieder die falsche. Noch immer keine Nachricht von Goldman? Das wird mir jetzt aber zu viel. Ich glaube, das Beste ist... Stehen zu bleiben, wo Sie sind, Maurice. Halt, keiner rührt sich. Verflucht. Stellen Sie sich mit dem Rücken gegen die Wand. Komm her, Annie. Was, dann kannst du nicht sehen, dass ich Karten spiele? Du kommst sofort zu mir, Annie. Wer sagt Ihnen das? Kannst du denn nicht hören? Na schön. Aber zu meinen Eltern gehe ich nicht. Das hat mir hier besser gefallen. Einen Augenblick mal. Sagen Sie, sind Sie nicht Larry Peters? Erraten. Habe ich mir doch gedacht. Sie kommen mir ein bisschen viel in die Quere in der letzten Zeit. Ich werde es bestimmt nicht wieder tun. Wo Sie die nächsten Jahre verbringen werden, da sagt mir das Klima nicht zu und schadet meiner gesunden Gesichtsfarbe. Komm jetzt, Annie, ich will. Los, Tony! Ah, oh Gott! Das hast du gut gemacht, Tony. Wer ist dieser Kerl? Steht sich in Tür mit einer Pistole? Ich mache einen Bomb auf seinen Kopf. Er dreht Augen. Weg. Hat er genug? Ich denke, das reicht für eine Weile. Sag mal, das ist doch derselbe, der uns mit der Sache in Carlos Tochter dazwischen gefunkt hat. Frankie, eher gut für Frankie. Ja, Frankie wird ihm schon Vernunft beibringen. Wir wollen ihn gleich benachrichtigen. Ein guter Leckerbissen für die Fische. Willst du mir einen Gefallen tun, Schatz? Natürlich, Maurice. Gegenüber ist eine Telefonzelle. Rufe diese Nummer an. Wenn sich jemand meldet, sage einfach, Maurice lässt Ihnen sagen, er hat einen kleinen Auftrag für Sie und bitte Sie, sofort ins Versteck zu kommen. Maurice lässt Ihnen sagen, er hat einen kleinen Auftrag für Sie und bitte Sie, sofort ins Versteck zu kommen. Das kann ich behalten. Soll ich nicht lieber, Maurice? Du bleibst hier. Wir müssen ihn noch verschnüren. Mhm. Der Vogel darf uns nicht wieder wegfliegen. Hast du Kleingeld, Fee? Ja, ja, ich bin gleich wieder zurück. Während ich die Holztreppe hinunterging, bemühte ich mich krampfhaft, einen klaren Gedanken zu fassen. Mein Verstand drehte sich wie ein Kreisel. Natürlich musste ich die Polizei verständigen. Aber was änderte das im Augenblick an unserer verzwickten Lage? Ich musste Maurice und seine Komplizen so lang in Sicherheit wiegen, bis die Polizisten erscheinen würden. Bei dem geringsten Verdacht würden sie kurzen Prozess mit uns machen und Larry und ich wären reif fürs Leichenschauhaus. Andererseits konnte ich doch aber Larry jetzt nicht im Stich lassen. Na gut, mein Entschluss stand fest. Wenn wir schon unterliegen sollten, dann wollten wir wenigstens bis zum letzten Atemzug kämpfen. Hören Sie, Mr. Goldman, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen, und zwar kurz und schnell. Es handelt sich um die kleine Annie Atkins. Da bist du ja endlich. Wo hast du denn so lange gesteckt, Fee? Was haben Sie gesagt? Geht in Ordnung. Frankie kommt sofort her. Haben nicht mal gefragt, wer ich bin. Gut erzogen, deine Jungs. Natürlich. Der Satz, Maurice lässt Ihnen sagen, ist so gut wie ein Sesam öffnet dich bei den Jungs hier in der Gegend. Wie geht's dir, Mr. Peters? Ist er schon zu sich gekommen? Nein. Tony hat ihm tüchtig eins auf den Hut gegeben. Kann er mit mir 66 spielen? Du gehst ja schlafen, Annie. Wie lange muss ich denn noch hier in diesem Stall bleiben? Das Eis hier in der Gegend schmeckt scheußlich. Geh schlafen, habe ich gesagt. Und widersprich nicht. Für dein Alter bist du reichlich frech. Was du nicht sagst. Komm, Butch und Tony, lass uns noch eine Runde spielen. Wo ist denn Peters Revolver, Maurice? Man hat mir meinen bei der Landung hier abgenommen und ich komme mir ohne Schießeisen direkt nackt vor. Dort auf dem Kamin. Moment mal. Soll das heißen, dass du jetzt bei uns mitmachst? Warum nicht? Ihr scheint doch der richtige Haufen zu sein. Verlass dich nur auf mich, dann kann da nichts mehr passieren. Die ganze Zeit lauschte ich fieberhaft auf das Geräusch eines vorfahrenden Wagens. Jeden Augenblick konnte die Polizei eintreffen. Sie musste eintreffen. Au, mein Kopf. Hallo, Celia. Was ist denn los, Liebling? Sag das nochmal, mein Lieber. Ja, was gibt's denn, Celia? Was? Celia. Oh, mir geht ein Licht auf. Du Schlange. Hände hoch, alle miteinander. Rühren Sie sich nicht. Einen Schritt und ich schieße. Das war dein Glanzstück, Larry. Ja, tut mir leid, Celia. Aber der Schlag auf den Kopf. Maurice, ich nicht verstehe. Mädchen, Freundin, nicht... Hör mal zu, Fee. Ja, komm, oder schnell. Celia, oder wie du heißt. Könnten wir nicht... Ich warne Sie, Maurice. Hände hoch, oder? Danke. Aber Liebling... Maurice, was ist das? Zum Teufel, wer... Hallo, Onkel Sully. Annie. Oh, Annie, mein Liebling. Ach, was haben sie mit dir gemacht? Ach, Annie, mein Kleines. Nimm dich zusammen, Onkel Sully. Ja, mach hier kein Theater. Ich bin hier so aufgeregt. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Wer ist denn der Knabe? Ihr Produzent, der das Geld schicken sollte, das Schwein. Vorsicht, Mr. Goldman, der Herr da drüben ist gefährlich. Er kann jeden Augenblick vor Wut platzen. Tag, Inspektor. Darf ich bekannt machen? Maurice. Bemühen Sie sich nicht. Wir sind alte Bekannte. Nicht wahr, Maurice? Schon gut, Inspektor. Kein Langschmus. Also, wer hat mich angerufen? Sind Sie Celia? Ja, Mr. Goldman. Sie ist diejenige, die die Bande eigenmächtig zur Strecke gebracht hat. Freut mich. Kommen Sie mich, Celia. Draußen sind die Jungs von der Presse mit ihren Kameras. Annie, wie nur deine Haare aussehen. Kennt ihr die nette Frisur, die du in deinem letzten Film getragen hast? Warum denn? Hier habe ich mich nie zu kämmen brauchen. Also, das hört jetzt wieder auf. Wir brauchen Bilder für die Zeitung.

Marianne ist sehr gerissen. Ja, aber lieben Sie denn Marianne nicht? Um meiner großen künstlerischen Karriere willen bin ich zu dem Entschluss gekommen, nicht in eine Ehe mit Marianne einzugehen. Es wäre ein großer Fehler gewesen. Ein Fehler? Gott, Mademoiselle, ich habe Talent. In meiner augenblicklichen Lage wäre eine junge, dumme, verantwortungslose Frau mein Verderben. Ich brauche eine hübsche, geistig hochstehende, liebenswerte Person zur Frau. Eine Frau, die mir hilft, auf der Leiter des Ruhms emporzusteigen. Geld muss sie auch haben, wie? Oh, es wäre kein Nachteil. Sie leiden also nicht am gebrochenen Herzen. Wir Maler, Mademoiselle, räumen der Kunst den ersten Platz in unserem Herzen ein. Denken Sie an Gauguin, Toulouse-Lautrec, Van Gogh. Und die hübsche, geistig hochstehende, liebenswerte Frau, die Sie gern heiraten möchten, haben Sie die bereits gefunden? Ich würde das lieber mit Mademoiselle Celia allein besprechen, Monsieur. Michael, Sie meinen doch nicht etwa mich. Mein Name, wen sonst sollte ich meinen? Ich habe es jetzt eingesehen, dass meine Zuneigung zu Marianne nur eine jugendliche Liebelei war, weiter nichts. Sie sind anders. Sie sind völlig anders. An Ihrer Seite könnte ich die höchsten Höhen erklimmen. Ja, sagen Sie mal, da wir gerade von Höhen sprechen, Michael. Wie groß ist Ihre Leidenschaft für mich? Ich meine, würden Sie aus Ihrem Atelierfenster springen, falls ich Ihren Antrag ablehnen würde? Ja, Mademoiselle. Was machen Sie dort? Ich öffne das Fenster für Sie, Michael. Komm, Larry, wir müssen gehen. Kommen Sie gut unten an, Michael. Hoffentlich ist es hoch genug. Ich weiß nicht, ob Sie ein Danny Kaye-Verehrer sind oder nicht. Sie kennen doch Danny Kaye, den amerikanischen Komiker. Es gibt Leute, die ihn nicht mögen. Ich schwärme für ihn. Sobald ein neuer Film mit ihm gezeigt wird, setze ich Himmel und Hölle in Bewegung, um ihn zu sehen. Ich stehe sogar Schlange, ganz geduldig, um eine Karte zu bekommen. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Fragen Sie Larry. Ach komm, Celia. Wenn ich etwas hasse und verabscheue, so ist es Schlange stehen. Ich kann sie nicht sehen, geschweige denn selbst in einer stehen. Schlangen stehen ist doch eine gute alte englische Sitte, Larry. Ohne sie wäre das Land nicht, was es ist. Na schön. Ist es denn wenigstens wert? Wer? Der Film, was dachtest du? Natürlich, du wirst dich dumm und dämlich lachen. Noch dämlicher. Bitte, ja? Es kann nicht jeder Mensch ein Komiker sein. Aber Danny Kaye beiseite. Was wünschst du dir eigentlich zu deinem Geburtstag? Wie kommst du denn darauf? Nur weil du so nett zu mir bist. Es fiel mir gerade ein. Du weißt es doch, ich hab's dir doch schon vorige Woche gesagt. Ach ja, die Schuhe aus Schweinsleder, richtig. Da sieh mal, wer da kommt, Larry. Wie geht's, Inspektor? Was machen die Verbrechen? Erzählen Sie uns nicht, dass Sie etwa auch Schlange stehen wollen. Nicht bei den vielen unaufgeklärten Morden. Ich habe Sie beide gesucht. Besonders Sie, Miss Celia. Man sagte mir in Larrys Büro, dass ich Sie hier finden würde. Ja, auf Wiedersehen, Inspektor. Das hat mich sehr gefreut. Nett, dass wir Sie getroffen haben. Komm, Larry. Nehmen Sie keine Notiz vor die Inspektor. Gibt's was Neues? Nichts, über das ich hier sprechen könnte. Natürlich nicht. Ein anderes Mal. Nächstes Jahr. Übernächstes. Passen Sie auf. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich kenne den Geschäftsführer dieses Kinos. Er wird uns anständige Plätze geben. Nach der Vorstellung lade ich Sie dann zum Abendessen ein und Sie hören sich meine Geschichte an. Na, was sagst du dazu, Celia? Erst den Ikea in aller Bequemlichkeit und hinterher noch was zu essen. Hast du noch mehr Wünsche? Nein. Aber ich möchte von vornherein mit offenen Karten spielen, Inspektor. Glauben Sie nicht, dass ich bereit bin, alles zu vergessen und zu vergeben? Nur weil ich Ihre Einladung annehme. Jagen Sie Ihre Verbrecher allein. Ich habe mehr als genug davon. Na schön. Seien Sie dann wenigstens aus alter Freundschaft mein Gast heute Abend. Ohne Hintergedanken? Ohne Hintergedanken. Lediglich als Abschluss unseres Kinobesuchs. Larry, warum gibst du es nicht auf, Sherlock Holmes zu spielen und wirst stattdessen ein richtiger Detektiv wie der Inspektor? Dann könnten wir beide jeden Tag so essen und es auf Spesen buchen, wie er es macht. Geld, Geld, was ist eigentlich Geld? Siehst du, ich habe auch lange keins mehr gesehen. Na, dann darf ich jetzt für 5 Minuten um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Aha, jetzt kommt's. Jetzt wird uns die Rechnung präsentiert. Ich möchte ausdrücklich betonen, ich brauche zwar Ihre Hilfe, aber ganz ehrlich, ich kann Ihnen nichts bieten. Dann sind wir uns ja einig. Wir können nichts geben. Sei ruhig, Celia. Entschuldigen Sie, Inspektor, Sie wollten etwas sagen. Ja, neulich sah ich eine ganz hervorragende Leistung auf der Bühne. Eine mir bekannte junge Dame spielte die Rolle einer kleinen Dorfpostangestellten. So wahrheitsgetreu und ähnlich, dass ich nur sagen kann, alle Achtung. Mach eine artige Verbeugung, Celia, und danke dem netten Herrn. Abwarten. Freut mich, Inspektor, dass ich Ihnen als Postbeamtin gefallen habe. Aber wie kommen Sie jetzt darauf? Weil ich verzweifelt nach jemandem suche, der genau die Rolle spielen könnte. Oh, ich kann Ihnen eine ausführliche Liste von mindestens 20 Schauspielerinnen geben. Lassen Sie mich bitte ausreden. Haben Sie schon vom Candles Green-Fall gehört? Wovon? Von Candles Green-Fall. Candles Green ist ein kleines Dorf etwa 40 Meilen von London. Ist das nicht die Sache mit den anonymen Briefen, Inspektor? Ja. Jemand in Candles Green hat anonyme Briefe an die Einwohner des Dorfes geschrieben. Widerliche, gemeine, gehässige Briefe, die jedoch genügend Wahrheit enthalten, um wirklich Unheil zu stiften. Was meinst du dazu, Celia? Ach Gott, wenn die Briefe nur an die Dorfbewohner gerichtet sind und sich mit ihrem Privatleben befassen, dann ist die Sache doch ganz einfach. Der Schreiber muss in Candles Green wohnen. Ja, das sollte man annehmen. Ich glaube es auch und bin fest davon überzeugt. Aber alle Briefe tragen den Poststempel Hull. Natürlich könnte jemand, der raffiniert ist, Wege und Möglichkeiten finden. Er könnte zum Beispiel die Briefe in einen anderen Umschlag an einen Komplizen in Hull senden, der sie von dort aus an die armen Teufel im Dorf abschickt. Aber warum? Aus welchem Grunde? Es dürfte kaum einen Grund dafür geben. Jemand ist aus einem Gleichgewicht geworfen worden und das wirkt sich nun in einer hässlichen, krankhaften Weise aus. Ach Gott, wissen Sie, Inspektor, man liest heutzutage so oft von solchen Dingen. Gewöhnlich erlegen sie sich von selbst, sterben eines natürlichen Todes. Leider können wir es nicht darauf ankommen lassen, Celia. Als Folge dieser Briefe ist bereits jemand gestorben. Und zwar keines natürlichen Todes. Selbstmord? Ja. Ein älteres Fräulein hat sich am vergangenen Donnerstag im See ertränkt. Eine nette Person, wie die Leute sagen. Freundlich, hilfsbereit, gutmütig. Wir fanden die Briefe in ihrer Handtasche. Anscheinend hat es vor Jahren einen dunklen Punkt in ihrem Leben gegeben. Und dieser widerliche, unbekannte Briefschreiber hatte davon erfahren. Er verlangte kein Schweigegeld, kein Wort davon. Er drohte nur in gemeiner, schmutziger Weise, dass es bald das ganze Dorf erfahren würde. Und ist die Handschrift kein Anhaltspunkt? Verstellt natürlich. Nun, Inspektor, mir tut die arme Frau leid, aber... Glauben Sie mir, Celia, es wird nicht der letzte Selbstmord in Candles Green gewesen sein, wenn nicht schnellstens etwas dagegen unternommen wird. Und was wollen Sie unternehmen, Inspektor? Larry ist nur neugierig, Inspektor. In Wirklichkeit interessiert es uns nicht. Schade. Ich hatte auf Sie gerechnet. Erzählen Sie uns trotzdem Ihren Plan. Wir können ja immer noch Nein sagen. Das Wir gefällt mir. Willst du dich vielleicht als Frau verkleiden, Larry Peters? Sie haben es erraten, Celia. Ich brauche Ihre Hilfe. Selbstverständlich werden Larry und ich an Ort und Stelle sein, um Sie zu beschützen. Sicher, sicher. Sie werden auf der Bildfläche erscheinen, 2 Sekunden, nachdem er mir die Kehle durchschnitten hat. Nein, nein, also vielen Dank, ich kenne das. Welchen Plan hatten Sie, Inspektor? Die Frau, die sich das Leben genommen hat, war Sekretärin und Gesellschafterin bei der alten Mrs. Follows, einer alteingesessenen Einwohnerin des Dorfes. Was für eine Frau ist sie? Sie regiert das Dorf mit eiserner Knute. Jeder fürchtet sie, angefangen beim Pfarrer. Sie könnte also die Briefschreiberin sein? Sie ist es wahrscheinlich auch. Aber mindestens ein halbes Dutzend andere Einwohner sind ebenso verdächtig. Wir müssen sie alle unter die Lupe nehmen. Ich brauche Beweise, bevor ich zugreifen kann. Daher möchte ich, dass jemand eine Stelle in dem Dorf antritt. Aha, und mit diesem jemand meinen Sie mich, wie? Das war meine Idee. Ich dachte, Sie könnten sich für den kürzlich frei gewordenen Posten einer Sekretärin und Gesellschafterin bei Mrs. Follows bewerben. Und im See enden. Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie viele finstere Geheimnisse du zu verbergen hast. Um den Posten zu bekommen, müssten Sie was Besseres sein. Etwa eine Frau in mittleren Jahren, mittellos, aber aus guter Familie. Jemand, den die Alte beschimpfen und beherrschen kann. Genau der Typ, den Sie auf der Bühne gespielt haben. Bedauere, Inspektor, der Posten gefällt mir nicht. Ich möchte nicht eines Nachts mit einer glühend roten Hutnadel im Auge aufwachen. Moment mal, Inspektor. Die entsprechende Kleidung, die zu der Rolle gehört, die stellen Sie doch zur Verfügung. Ja, selbstverständlich, aber... Diese bessere Dame könnte doch zum Beispiel Erzieherin gewesen sein. Die Kinder sind erwachsen, sie wird nicht mehr gebraucht. Sie merkt, dass sie überflüssig ist, das gibt's doch, nicht? Da liest sie in der Zeitung von dem Candles Green Selbstmord und bewirbt sich um den Posten. Ja, ja. Und sicher macht ihr die Familie, bei der sie beschäftigt ist, ein Abschiedsgeschenk. Das doch nicht außergewöhnlich ist. Ja, natürlich nicht. Beispielsweise ein paar hübsche Schuhe. So welche aus Schweinsleder, weißt du, Celia? Du Schuft. Was meinen Sie, Inspektor? Wäre doch ein sehr angebrachtes Geschenk, nicht? Schuft, Schuft, Schuft. Ich fürchte, das ist zu hoch für mich. Es ist nicht so hoch für mich. Natürlich würden wir alles besorgen, was dazu gehört. Dann fragen Sie Celia jetzt nochmal. Bitte. Ja, ich verstehe nicht. Aber was sagen Sie, Celia? Wollen Sie es machen? Denken Sie an die Erleichterung für diese einfachen Dorfbewohner, an den Kummer, den Sie ihnen ersparen, an das Glück, das Sie ihnen bringen. Und an die Schuhe. Wie? Was hätte ich zu tun? Bravo, Celia. Tausend Dank, Celia. Ich habe bereits den ganzen Plan ausgearbeitet. Passen Sie auf. Mrs. Follows Sekretärin ist bei allen Kirchen- und Gemeinderatsversammlungen usw. so anwesend und macht Notizen für die alte Dame. Wir haben uns bereits eingehender mit diesem Fall beschäftigt und vermuten, dass der Schuldige einer von 6 Leuten ist. Sie sind alle Mitglieder des Gemeindehilfskomitees, dessen Leiterin Mrs. Follows ist. Wir können uns natürlich irren, aber ich bin meiner Sache ziemlich sicher. Ich schlage vor, Sie behaupten dort den Leuten gegenüber, Sie verständen etwas von Graphologie. Sie interessierten sich für Handschriften. Eine völlig Verrückte, werden Sie sagen. Und ich gebe Ihnen recht. Aber nicht die Schuhe allein änderten meinen Entschluss, obwohl sie ein Gedicht waren, sondern auch die Einsicht, dass sich etwas Entsetzliches wie ein schweres Gewitter über diesem friedlichen kleinen Dorf zusammenzog, das ich verhindern konnte. Mein Pflichtgefühl siegte. Ich läutete also an dem verwitterten alten Haus, das sie Follows Grange nannten, und mein Herz sank tiefer und tiefer, bis in die teuren neuen Schuhe. Ja? Oh, guten Morgen. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich möchte gern Mrs. Follows sprechen. Was wollen Sie? Ach, wie dumm von mir. Sind Sie vielleicht Mrs. Follows? Ich bin Ihre Tochter Penelope. Was wünschen Sie? Ich hätte gern Mrs. Follows persönlich gesprochen, wenn es recht ist. Persönlich? Warum? Was wollen Sie? Vielleicht kann ich es Ihnen auch sagen. Ich hätte mich gern um den Posten der Sekretärin beworben. Ich glaube, er ist sehr plötzlich frei geworden unter ziemlich tragischen Umständen. Sie wollen Ihre Stelle haben? Ja, mir ist der Gedanke gekommen, dass ich mich dafür eignen würde. Wenn Sie nur einen Funken Verstand haben, dann gehen Sie auf dem schnellsten Wege wieder nach Hause und schütteln sich den Staub dieses ungesunden Platzes von Ihren hübschen Schuhen. Oh, gefallen sie Ihnen? Sie sind ein Geschenk von meinen letzten Herrschaften. Sind hübsch, nicht? Und so bequem. Danke. Welche Größe ist es? 5. Ich habe auch Schuhgröße 5. Ja, bitte, kann ich jetzt Mrs. Follows sprechen? Mein Name ist Minty, Prudence Minty. Gehen Sie weg von hier. Gehen Sie meiner Mutter aus dem Weg. Sie ist... Was ist deine Mutter? Ich habe dich nicht kommen hören. Das glaube ich gern, meine pflichteifrige Tochter. Sonst hättest du wohl etwas mehr über die Schuhgröße 5 und etwas weniger über mich gesagt, wie? Geh auf dein Zimmer. Ich verbitte mir diesen Ton. Wer sind Sie? Mein Name ist Prudence Minty. Mrs. Follows, bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich hörte von dem... Dem Selbstmord? Ganz recht. Und Sie bewerben sich um die Stelle? Ja, ich hatte daran gedacht. Sehen Sie, ich war bisher Erzieherin in einer Familie. Die Kinder sind jedoch herangewachsen und ich sah mich daher genötigt, mich nach einer ähnlichen Tätigkeit umzusehen. Zufällig habe ich mich hier in der Nähe aufgehalten und daher dachte ich, ja, es fiel mir ganz plötzlich ein, ich würde bei Ihnen vorsprechen. Wo wohnen Ihre Angehörigen? Haben Sie welche? Ach, das ist eine lange Geschichte. Wir verstehen uns nicht allzu gut. Ich habe mal früher eine Dummheit gemacht. Ein Mann? Ja. Und? Was ist passiert? Bitte fragen Sie mich nicht danach. Ich möchte gern die alte Geschichte vergessen und mein Leben hier neu anfangen. Das sollen Sie auch, Miss Minty. Sie scheinen eine nette, gebildete Dame zu sein. Genau das, was ich suche. Sie können Ihr Gepäck holen und gleich anfangen. Oh, ich danke Ihnen vielmals. Mein Vater sagte immer, dass man die Stellung einer Erzieherin oder Gesellschafterin immer annehmen könne, da einem in beiden Berufen eine gewisse gesellschaftliche Würde gewahrt bleibt. Ja, natürlich. Wir werden Sie wie ein Familienmitglied behandeln. Ihre Lebensgeschichte müssen Sie mir unbedingt erzählen. Mit der Zeit werden Sie sich in Follows Grange einleben und mehr Vertrauen zu mir haben. Erzählen Sie jedoch keines Ihrer Geheimnisse meiner Tochter Penelope. Sie schwatzt. Geistig zurückgeblieben von Kindheit an. Können Sie stenografieren? Nein, Mrs. Follows leider nicht. Aber ich kann sehr schnell mit der Hand schreiben. Mein Vater behauptete, Stenografie wäre eine zu mechanische und eintönige Beschäftigung für ein Mädchen meines Standes. Wirklich? Na, wir werden ja sehen, wie Sie sich heute Abend anstellen. Wir haben eine außerordentliche Versammlung des Gemeindehilfskomitees hier bei mir. Ich bin Sekretärin und Schatzmeisterin und kann nicht auch noch das Protokoll aufnehmen. Ich werde es für Sie tun. Sehr schön. Wenn Sie Ihr Gepäck holen, könnten Sie bei den Mitgliedern des Komitees vorbeigehen und Sie von der Versammlung heute Abend in Kenntnis setzen. Haben Sie Bedenken, in dem Zimmer der anderen Dame zu wohnen? Sie meinen, in dem Zimmer meiner verstorbenen Vorgängerin? Haben Sie Angst? Oh nein, ich habe gute Nerven. Sie hat ein trauriges Ende genommen, nicht wahr? Wissen Sie, Mrs. Follows, ich habe meine eigene Meinung über die ganze Sache. Sie haben eine eigene Meinung? Das ist witzig. Penelope, was machst du hier? Geh auf dein Zimmer. Marsch. Ich möchte Miss Mintys Meinung hören. Dann setz dich hin und halt deinen Mund. Was sagten Sie, Miss Minty? Nun, es ist wahrscheinlich anmaßend von mir, aber ich habe das Gefühl, ich könnte der Polizei bei diesem Fall helfen. Sie? Wieso? Mein Vater und ich haben uns ernsthaft mit Graphologie beschäftigt. Sie wissen, Handschriftenkunde. Aber die Handschrift in diesen Briefen ist verstellt. Ach, das macht nichts. Eine Person kann ihre Handschrift noch so sehr verstellen. Für den erfahrenen Graphologen, und ich rechne mich dazu, können gewisse Eigenarten der Handschrift niemals verstellt werden. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen, Minty. Das ist doch ganz einfach. Wenn ich nur die anonymen Briefe sehen könnte, die all den Ärger verursacht haben, dann könnte ich mit dem geübten Auge des Graphologen sofort die besonderen Eigenarten des Schreibers erkennen. Und wenn ich eines Tages die echte Handschrift dieser abscheulichen Person sehen würde, dann wäre ich im Bild. Aber die Polizei wird mir niemals diese Briefe zeigen. Natürlich nicht. Aber warum hat Scotland Yard diese Methode nicht längst selbst angewandt? Ja, vielleicht haben Sie keinen erfahrenen Graphologen wie mich. Oder auch, vielleicht machen Sie genau das, was ich machen will, ohne dass es einer weiß. Zu viele vielleicht an der ganzen Geschichte. Ich schlage vor, wir fangen an zu arbeiten. Ich möchte, dass Sie zuerst zum Pfarrhaus gehen. Jeder kann Ihnen sagen, wo es ist. Sagen Sie dem Pfarrer, ich erwarte ihn um Punkt 8 Uhr heute Abend. Das Gleiche richten Sie Mr. Boden aus. Er wird ebenfalls im Pfarrhaus sein. Er ist unser Organist und Leiter des Kirchenchors. Ist das klar? Ich denke schon. Dann gehen Sie zur Post und sagen es ebenfalls Miss Totti, der Postmeisterin, und Clara Truebody, der Postbeamtin. Sie werden beide dort sein. Und vergessen Sie nicht, Ihr Gepäck abzuholen. Opa Furness wird Sie für einen Schilling hierher fahren. Wissen Sie Bescheid? Als ich die Straße hinunterging, hatte ich das Gefühl, dass der Anfang nicht allzu schlecht gewesen war. Mein Graphologenmärchen schien sie geschluckt zu haben. Und ich würde die Bekanntschaft des Gemeindehilfskomitees schneller machen, als ich gehofft hatte. Mit einer gewissen Neugier klopfte ich an die Tür des Pfarrhauses. Ein hagerer, steifer, würdiger Mann öffnete. Er war nicht wie ein Pfarrer gekleidet und daraus schloss ich, dass er Mr. Boden sei, der Organist und Leiter des Kirchenchors. Ja? Ja, was gibt's? Entschuldigen Sie die Störung, aber ist der Pfarrer zu Hause? Ja. Worum handelt es sich, bitte? Ich komme von Mrs. Follows, von Follows Grange. Ich bin Ihre neue Gesellschafterin. Follows Grange? Oh, bitte kommen Sie herein. Ja, kommen Sie herein, bitte. Ich werde dem Pfarrer Bescheid sagen. Mrs. Follows. Wer ist da, Boden? Jemand von Mrs. Follows. So, so. Ja. Jedermann von Follows Grange ist willkommen. Guten Tag, Herr Pastor. Guten Tag. Ich freue mich, dass ich Sie so kurz nach meiner Ankunft in Kendall's Green kennenlerne. Und ebenfalls Sie, Mr. Boden. Mein Vater zählte verschiedene geistliche Herren zu seinen engsten Freunden. Oh, das freut mich. Das freut mich sehr. Ich bin Prudence Minty, Mrs. Follows neue Gesellschafterin und Sekretärin. Aha. Sie haben die Stelle unserer verstorbenen lieben Freundin übernommen. Ja, so ein trauriges Ende. Eine Tragödie mitten im Leben. Was können wir für Sie tun, Miss Minty? Ich sollte Sie beide für heute Abend um 8 Uhr zu einer Sitzung des Gemeindehilfskomitees in Follows Grange einladen. Oh, ausgerechnet heute Abend? Das kommt mir sehr ungelegen. Und ich müsste eigentlich die Choräle für nächsten Sonntag durchspielen. Aber daran ist eben nichts zu ändern. Soll ich Mrs. Follows bitten, die Sitzung auf einen anderen Abend zu verschieben? Nein, auf keinen Fall. Sicherlich hat Mrs. Follows ihre Gründe. Ganz recht, wir werden pünktlich sein, Miss Minty. Recht vielen Dank, Pastor. Sagen Sie, Miss Minty, waren Sie nicht etwas ängstlich, in eine Gemeinde zu kommen, die vor einem anonymen Briefschreiber zittert und Boden, bebt? Ich muss doch sehr bitten, etwas mehr Zurückhaltung. Oh, ich glaube, der Briefschreiber wird sehr bald entlarvt werden, Herr Pastor. Wirklich? Ja. Sie müssen wissen, ich bin ein Sachverständiger in Graphologie. Wenn ich nur einen dieser anonymen Briefe sehen könnte, dann würde ich sofort die echte Handschrift des Schreibers erkennen, wenn ich sie irgendwo im Dorf sehen sollte. Das ist wirklich sehr interessant. Oh ja, die Tage dieses Briefschreibers sind gezählt. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, als Graphologe gesprochen, würde ich schrecklich gern einen Blick auf einen dieser Briefe werfen, die diese Person geschrieben hat. Sie haben nicht zufällig einen bekommen? Natürlich nicht. Wie dumm von mir, Herr Albern. Was für ein Blödsinn, ich rede. Aber jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Auf Wiedersehen, Herr Pastor. Auf Wiedersehen, Mr. Boden. Bis heute Abend. Dieses ganze Gerede über Graphologie, ich hoffe, das würde uns dem Ziel näher bringen. Der Inspektor schien davon überzeugt zu sein. Noch zwei Personen musste ich das Märchen erzählen. Miss Totti, der Postmeisterin, und Clara Trubody, ihre Kollegin. Sie überraschen mich, Miss Minty, wirklich, Sie überraschen mich. Was sagen Sie, Clara Trubody? Wenn es wahr wäre, was ich sehr bezweifle, Miss Totti, aber selbst wenn es wahr wäre, würde ich sagen, es ist unmöglich. Bestimmt nicht, Mrs. Trubody. Wenn mein Vater jetzt hier wäre, würde er Sie davon überzeugen, dass Sie sich irren. Sie glauben, wenn Sie einen dieser anonymen Briefe sehen würden, nur einen einzigen, und dann die normalen Handschriften aller Dorfeinwohner studieren, könnten Sie die schuldige Person finden? Ja, Miss Totti. Unter der Voraussetzung natürlich, dass die betreffende Person in Kendall's Green lebt. Der Poststempel auf allen Briefen soll Hall sein, habe ich gehört. Wir wollen hoffen und beten, dass niemand in unserer kleinen Gemeinde so etwas Gemeines begangen haben könnte, Miss Minty. Ich bin vollkommen Ihrer Ansicht, Miss Totti. Gemeinheit ist kaum das richtige Wort dafür. Verbrecherische Absichten würde ich es nennen. Mörderische. Ach, wenn ich doch nur einen dieser Briefe sehen könnte. Ich nehme an, keiner von Ihnen, natürlich oh, nicht. Nein, nein, bitte. Oh Gott, nein. Sie haben keinen Brief bekommen. Was rede ich denn nur für dummes Zeug? Ganz recht, Miss Minty. Ich kann glücklicherweise von mir selbst sagen, dass es nichts in meinem Leben gibt, worüber mir diese Person einen gemeinen Brief schreiben könnte. Und wie ist es mit Ihnen, Clara Trubody? Wer selbst im Glashaus sitzt, soll sich hüten, den ersten Stein zu werfen. Das ist meine Meinung. Sie haben vollkommen recht, Mrs. Trubody. Ich sehe Sie denn also heute Abend, ja? Mhm. Punkt 8 Uhr in Fuller's Grange. Ich bin sicher, es wird eine recht aufschlussreiche Besprechung werden. Jetzt war ich schon beinahe selbst überzeugt, dass ich etwas von Graphologie verstünde. Wie sollte ich mich bloß wieder rausreden, wenn es anders ausgehen würde, als wir es uns ausgedacht hatten? Immerhin, nachdem der erste Schritt getan war, blieb mir nichts anderes übrig, als geduldig abzuwarten, ob die ausgestreute Saat am Abend irgendwelche Früchte tragen würde. Punkt 8 Uhr war ich bereit für den größten Bluff, den ich je gespielt hatte. Ich hoffte, es würde gut ausgehen. Ruhe! Ruhe! Wie eine Schar gackernder Hühner. Wir können nicht die ganze Nacht schwätzen. Penelope, wenn du hier bleiben willst, dann setz dich hin und halt den Mund. Ja, Mutter. Also, gehen wir zum Geschäftlichen über. Würden Sie sich bitte alle in die Anwesenheitsliste eintragen? Anwesenheitsliste? Was bedeutet das, Miss Minty? Mrs. Follows, mein Vater sagte immer, es ist notwendig, dass sich bei der Eröffnung einer Sitzung alle in einer Liste eintragen. Es ist von größter Wichtigkeit, später zu wissen, wer an der Versammlung teilgenommen hat. Würden Sie sich bitte als Vorsitzende hier eintragen? Hier. Umstandskrämerei. Miss Penelope, bitte. Was zum Kuckuck hat sie damit zu tun? Alle Anwesenden müssen sich eintragen, Mrs. Follows. Herr Pastor? Ja, wirklich sehr gewissenhaft und ordentlich. Bitte. Würden Sie die Liste bitte zu Mr. Boden weitergeben? Ja, ja. Ich hoffe, der weitere Verlauf der Sitzung wird mit der gleichen Gewissenhaftigkeit geleitet. Von früheren Versammlungen her weiß ich, dass viel zu viel Zeit mit unnützem Gerede vergeudet wird. Ich könnte mich nicht entsinnen, dass Mr. Boden es je versäumt hat, seine Ohren zu spitzen und ein gewisses Interesse für das Gerede zu zeigen. Wie, Mr. Boden? Mrs. Trubody, würden Sie sich bitte nach Miss Totti eintragen? Hier ist Ihre Liste. Dankeschön. Wissen Sie, Mrs. Follows, dass Ihre neue Sekretärin ein Graphologe ist? Miss Totti, Sie hätten es nicht erwähnen sollen. Graphologie? Dummes Zeug. Sie mögen darüber lachen, Mrs. Follows, aber alles, was ich gesagt habe, ist vollkommen richtig. Quatsch und Blödsinn, sage ich. Ich bin sicher, Miss Minty könnte Scotland Yard einen unschätzbaren Dienst erweisen. Tatsächlich ist etwas Ähnliches passiert. Ich habe den Inspektor getroffen, der diesen Fall bearbeitet. Ein äußerst liebenswürdiger und netter Mann. Er saß im Dorfkrug, als ich auf dem Weg war, um mein Gepäck abzuholen. Ich erzählte ihm meine Theorie mit der Graphologie und er hat mich nicht ausgelacht, das kann ich Ihnen versichern, sondern er hat mir das gezeigt, was ich so furchtbar gern sehen wollte. Er gab mir den Brief zu lesen, den die arme Frau erhalten hat. Er hat Ihnen den Brief gezeigt? Ja, Herr Pastor. Ich erzählte ihm, was mein Vater und ich durch unser Studium der Graphologie... Wenn ich dieses Wort noch einmal höre... Dann sehe ich rot. Sagen Sie, Miss Minty, hat Ihnen dieser Brief irgendwie geholfen? Oh ja, Mr. Boden, sehr viel sogar. Er hat sich sozusagen in mein Gedächtnis eingeprägt. Übrigens enthält er verschiedene ausgesprochene charakteristische Schriftzüge. Dann wissen Sie also, wer der Schreiber ist? Bis jetzt noch nicht, Miss Totti. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn ich jetzt eine natürliche, unverstellte Schriftprobe dieser Person sehen könnte... Würde ich es sofort wissen. Wirklich? Ach, das kann ich kaum glauben. Nehmen wir zum Beispiel diese Anwesenheitsliste hier. Sie enthält Ihre Unterschriften. Diese sehe ich mir dann genau an und wenn dann eine... Was wollten Sie sagen, Miss Mindy? Entschuldigen Sie mich bitte, bitte verzeihen Sie mir. Was ist los, Miss Minty? Was fehlt Ihnen, Miss Minty? Haben Sie etwas entdeckt? Was ist es? Entschuldigen Sie mich bitte, ich fühle mich nicht wohl und möchte auf mein Zimmer gehen. Bitte entschuldigen Sie mich, mir ist wirklich nicht gut. Aber die Unterschriften in der Liste, Sie wollen doch nicht sagen, dass eine dieser Unterschriften... Mrs. Trubody, bitte. Verzeihen Sie bitte, es tut mir wirklich sehr leid, mir ist nicht gut. Ich möchte auf mein Zimmer gehen. Aber Miss Minty... Sie meinen doch nicht... Wirklich, meine Teure. Entschuldigen Sie mich bitte. Die Sitzung wurde sehr bald danach abgebrochen. Natürlich sagten mir die 6 Unterschriften in der Liste nicht das Geringste, aber sie benahmen sich wie aufgeregte Hühner, wenn der Fuchs in der Nähe ist. Sie glaubten, ich hätte was entdeckt. Sollte einer dieser 6 tatsächlich dieser hinterhältige Briefschreiber sein, dann musste er oder sie jetzt notgedrungen etwas unternehmen. Ich saß auf meinem Bett und wartete auf das, was kommen würde. Hoffentlich waren Larry und der Inspektor diesmal nicht weit. Es war entsetzlich, in diesem dunklen Zimmer zu sitzen und zu wissen, dass jemand mit verschrobenem, krankhaftem Verstand sich in Gedanken mit mir beschäftigte und ängstlich darauf wartete, welche Schritte ich unternehmen würde. Dann bewegte sich etwas. Draußen vor meiner Tür. Wer ist da? Hallo, ist da jemand? Darf ich hereinkommen, Miss Minty? Penelope, was wollen Sie? Möchten Sie vielleicht einen Schluck Wasser? Oder kann ich Ihnen sonst... Danke, ich brauche nichts. Mir geht es bereits besser. Was werden Sie jetzt tun? Sie müssen etwas unternehmen, wenn Sie eine wichtige Spur gefunden haben. Nicht wahr? Wenn Sie nichts dagegen haben, Penelope, möchte ich gern telefonieren. Ja, natürlich. Das Telefon steht in der Halle. Sie wissen ja, wo es ist. Danke. Als ich die Treppe hinunterging, um zu telefonieren, folgte mir Penelope. Sie stand und beobachtete mich. Hallo? Hallo? Ich kriege keine Antwort. Hier hängt ein loser Draht. Sehen Sie? Du meine Güte, die Leitung ist ja durchschnitten worden. Wer könnte denn ein solch sinnloses Verbrechen begangen haben? Ich weiß nicht. Ich nehme an, jemand wollte verhindern, dass Sie die Polizei anrufen. Trotzdem werde ich mit der Polizei sprechen. Ich werde ins Dorf gehen. Ich muss. Es ist meine Pflicht. Vermeiden Sie den See. Wie bitte, Penelope? Den See? Ja. Sie müssen dran vorbei. Er ist tief. Und es ist sehr dunkel. Eine unheimliche Nacht. Es war wirklich eine unheimliche Nacht. Alles Mögliche konnte passieren. Und dies war die Probe aufs Exempel. Wenn der Inspektor recht hatte, würde sich der Briefschreiber jetzt gezwungen sehen, etwas zu unternehmen, um zu verhindern, dass ich mich mit der Polizei in Verbindung setzte. Sollte sich der Schuldige unter den Mitgliedern des Hilfskomitees befinden, musste er oder sie glauben, dass ich etwas wüsste, etwas Ausschlaggebendes. Das war die Theorie des Inspektors. Und der zerschnittenen Telefonleitung nach zu urteilen, schien seine Vermutung zu stimmen. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass Larry und der Inspektor ganz in meiner Nähe seien. Der See, schwarz und drohend, lag vor mir. Ich hatte ihn gerade erreicht, als ich fühlte, dass mir jemand folgte. Ich ging sehr schnell und blieb plötzlich stehen. Wer ist da? Was wollen Sie von mir? Hallo! Ich kann Sie nicht sehen. Wer sind Sie? Miss Totti und ich, wir glaubten, Sie wären in Gefahr. Was wissen Sie eigentlich, Miss Minty? Das werde ich dem Inspektor sagen. Oh nein, das werden Sie nicht tun. Denn Totti und ich, wir gehen kein Risiko ein. Nicht wahr, Totti? Sie beide sind es also. Sie sind die Briefschreiber. Ja, Miss Minty. Sie waren klug genug, es rauszufinden. Aber wir sind auch nicht von gestern. Mrs. Fallows hat die Briefe geschrieben. Und ich habe sie auf der Post mit dem Holzstempel versehen. Die Polizei wird die größte Achtung vor ihrer Leistung haben. Die Polizei wird es niemals erfahren. Dies ist ihr Ende. Blumen, Smitty. Komm, Totti. Hören Sie mich nicht an. Ich bin jünger und kräftiger als Sie. Jünger, ja. Aber nicht kräftiger. Zurück, sage ich. Hören Sie mich nicht an. Was wollen Sie denn von mir? Abwarten. Komm, Totti. Jetzt. Larry! Larry! In den See, bitte! In den See! Nein! Lassen Sie mich los! Jetzt, Totti. Jetzt! Wir sanken tiefer und tiefer. Wir. Denn als ich ins Wasser fiel, zog ich Miss Totti mit hinein. Unter Wasser befreite ich mich von ihren langen und dürren Fingern und machte mich los von ihr. Aber trotzdem konnte ich nicht an die Oberfläche kommen. Verzweifelt versuchte ich es noch einmal. Verzweifelt. Einige Sekunden lang schnappte ich frische Luft. Dann ging ich wieder unter. Irgendetwas zog mich tiefer und tiefer. Meine Schuhe. Ich zog und zerrte an ihnen, zog erst den einen aus, dann den anderen. Meine Ohren sausten. Dann war alles tiefste Dunkelheit. Geht es Ihnen doch wirklich besser? Hand aufs Herz. Ja, Inspektor. Ganz bestimmt. Ich habe nur einen scheußlichen Schnupfen. Eine Lungenentzündung ist im Abzug. Sonst geht's mir gut. Aber wo ist denn dieser Idiot von Privatdetektiv? Ich bin hier, Liebling. Ganz in deiner Nähe. Hast du Glück gehabt, Larry? Nein, alles war bisher erfolglos. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als den See auszupumpen, fürchte ich. Den See auspumpen? Ja. Wozu? Miss Toddys Leiche ist geborgen. Ach ja. Ihretwegen habe ich mir keine Sorgen gemacht. Etwa wegen Mrs. Follows? Die ist nicht ins Wasser gefallen. Oh Gott, die ist doch mir vollkommen gleichgültig. Aber warum sollten wir dann den See auspumpen? Ich wüsste nicht. Ah, ich verstehe. Oh ja, lacht ihr nur. Für euch ist es furchtbar komisch. Aber leider sind es nun mal meine Schuhe. Nie wieder, Larry Peters. Nie, nie, nie wieder.